Wissenschaft, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Klassenkampf und Wissenschaft der Kommunistischen Partei. Ich bin Timo, heute zum ersten Mal hier und mit dabei ist Thanassis, den ihr vielleicht schon aus anderen Artikeln und Formaten kennt. Ich freue mich heute mit dir über die Rolle der Linkspartei zu sprechen. Wir beide haben uns gemeinsam mit anderen Genossen in den letzten Wochen tiefer in das Thema eingearbeitet und einen längeren Diskussionsbeitrag auf unserer Website veröffentlicht, der sich mit der Strategie, dem Wesen und der Praxis der Linkspartei auseinandersetzt. Alles, worauf wir uns heute im Gespräch beziehen, könnt ihr dort noch etwas ausführlicher und mit entsprechender Quellenangabe nachlesen. Ich würde sagen, legen wir los. Hallo Thanassis. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Jetzt ist ja die Frage, warum sollen wir eigentlich über die Linkspartei reden? Ne? Also vor einem Jahr wäre das ja wahrscheinlich den meisten wie eine sinnlose Übung vorgekommen, dass man über diese Partei nochmal einen Podcast macht. Vielleicht kannst du das mal erstmal erklären, warum wir das überhaupt machen. Ja, komplett. Also bis vor kurzem war die Linkspartei ja echt eher irrelevant und war innerlich zerstritten und es war eh völlig unklar, ob die Partei wieder ins Parlament kommt. Das hat sich mit dem Wahlkampf zur Bundestagswahl jetzt aber auch nochmal deutlich geändert. Plötzlich ist ein richtiger kleiner Hype um die Linkspartei entstanden und sie konnte im Wahlergebnis ihr Ergebnis verdoppeln und hat auch ihre Mitglieder im Vergleich zu einem Jahr mehr als verdoppelt. Ich glaube, inzwischen sind es sogar über 110.000 Mitglieder, die Partei hat. Ja, genau. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, waren 112.000 oder sowas. Vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Ja, naja, schon echt eine Hausnummer. Genau, und sie konnte sich halt im Wahlkampf ziemlich gut als Alternative zum Rechtsruck inszenieren und kam damit besonders bei jungen Leuten sehr gut an. Aber auch bei so enttäuschten Grünen und SPD-Wählern, die vielleicht auch selber ein bisschen gemerkt haben, dass ihre Parteien selber eher treibende Kraft im Rechtsruck sind. Und genau, deswegen eigentlich soll es heute auch weniger um die Bundestagswahl gehen als um die Partei selbst. Und daher vielleicht einmal so, warum ist die Linkspartei für uns überhaupt gerade so spannend? Manche Leute werfen uns ja auch so ein bisschen vor, uns an der Linkspartei gerade abzuarbeiten. Genau, wir haben halt festgestellt, dass schon auch ordentliche Teile der kommunistischen Bewegung Hoffnung in die Linkspartei projizieren. Und so nachvollziehbar der Wunsch nach einem Funken Hoffnung auch heutzutage vielleicht sein mag, sehen wir es als wichtige Aufgabe, diese Vorstellung zu enttarnen als das, was sie ist, nämlich Wunschdenken und Illusion. Sie ist Ausdruck des weiterhin wirksamen Einflusses der Sozialdemokratie auf Teile der kommunistischen Bewegung und wir sehen darin schon auch einen Beleg dafür, wie fruchtbar der Boden für opportunistische Vorstellungen aktuell nach wie vor ist. Es geht uns dabei übrigens auch nicht um individuelle Schuldzuweisung, aber genau, wenn ihr, die jetzt zuhört, vielleicht auch ein bisschen Hoffnung in die Linkspartei habt, freuen wir uns, wenn ihr euch unsere Argumente anhört. Und genau, warum wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Linkspartei eure Hoffnungen im Zweifel eher missbraucht. Ja, also gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ne? Das ist natürlich klar, dass es uns jetzt nicht darum geht, allen Leuten, die die Linkspartei wählen oder da Mitglied sind oder da Hoffnungen reinsetzen, zu sagen, wir wissen es aber viel besser und ihr seid blöd oder sowas. Sondern, uns geht es natürlich schon darum, unsere Kritik daran zu äußern und zu sagen, warum denken wir, dass ihr da letzten Endes eure Energie irgendwie und eure Zeit in eine falsche Richtung einsetzt. Aber du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch Leute aus der kommunistischen Bewegung, also Leute, die sich auch wirklich explizit als Kommunisten, Kommunistinnen verstehen, die diese Partei gewählt haben. Jetzt auch nicht gerade wenige, es waren, glaube ich, ziemlich viele sogar. Und es gab ja auch diverse Podcasts oder so Aufrufe und sowas, wo Leute dann gesagt haben, man soll die wählen. Also irgendwie ist es ja so, dass diese Partei schon als ein kleineres Übel gesehen wird, vielleicht sogar von manchen als ein positiver Beitrag im Kampf für eine andere Gesellschaft oder für den Sozialismus. Also wenn man sich jetzt Kommunist versteht, dann will man ja eigentlich für den Sozialismus kämpfen und anscheinend sehen manche dann auch die Linkspartei irgendwie als etwas, was auf dem Weg dahin zumindest helfen kann. Ja, ich frage jetzt mal ganz blöd, ist denn die Linkspartei eine Partei, die für den Sozialismus kämpft? Vielleicht kannst du uns was sagen zu ihrem Verhältnis zum Sozialismus. Ja, voll. Also ich glaube, so blöd ist die Frage auch gar nicht, weil die haben sich mit Sicherheit einige in den letzten Monaten gestellt. Und das lässt sich auch gar nicht so auf den ersten Blick richtig gut erkennen, weil wenn man jetzt ins Parteiprogramm einfach mal reinschaut, dann steht dort direkt zu Beginn, ich glaube auf Seite 8 oder so, jetzt als Zitat, die Linke als sozialistische Partei steht für Alternativen für eine bessere Zukunft. Um dies zu erreichen, brauchen wir eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsform, den demokratischen Sozialismus. Außerdem beruft sich dort auch, glaube ich, eine Seite weiter auf Marx, Engels und Luxemburg. Klingt doch ganz gut eigentlich. Vielleicht haben sie nur den Lenin vergessen, aber... Ja, stimmt. Okay, also das klingt aber ja erstmal, wenn man jetzt ehrlich ist, klingt das natürlich ein bisschen nebulös und unkonkret. Und wenn jemand so unkonkret bleibt, vor allem bei so einem zentralen Thema, nämlich was eigentlich das Ziel ist des Kampfes, also oder wie man sich Sozialismus vorstellt, dann sind natürlich schon direkt große Zweifel angebracht. Weil es ist, glaube ich, ja eigentlich klar, dass man nicht für den Sozialismus kämpfen kann, wenn man gar nicht klar benennt, was Sozialismus eigentlich ist. Und deswegen machen wir das vielleicht mal. Ne? Also Sozialismus ist ja einerseits eine bestimmte Eigentumsordnung, eine Produktionsweise, nämlich vergesellschaftetes Eigentum an den Produktionsmitteln. Und andererseits, und das hängt natürlich zwangsläufig miteinander zusammen, auch eine andere politische Herrschaft, nämlich die der Arbeiterklasse. Vielleicht reden wir da mal der Reihe nach drüber. Vielleicht fängst du mal mit dem Wirtschaftssystem an und erklärst uns, was meint eigentlich die Partei Die Linke, wenn sie von Sozialismus spricht, was für ein Wirtschaftssystem meint sie damit eigentlich? Ja, genau. Also da stimme ich dir halt auch sehr komplett zu. Sozialistisch kann sich halt erstmal jeder nennen. Das macht auch eigentlich die SPD immer noch. Ich habe auch da nochmal irgendwie ins Parteiprogramm geguckt. Die haben genauso einen Satz wie oben, wie ich den eben vorgelesen habe, bei sich drin und sprechen da auch noch von demokratischem Sozialismus. Von daher ist es schon sehr wichtig zu prüfen, was eigentlich dann dem Inhalt nach dahinter steckt. Und genau, bei der Linkspartei kann man das grob zusammenfassen, dass deren Wirtschaftssystem, wie sie sich im Sozialismus vorstellen, aus einer pluralen Eigentumsordnung plus Wirtschaftsdemokratie besteht. Genau, ich würde das jetzt einmal kurz auch der Reihe nach durchgehen. Was bedeutet in dem Sinne eine plurale Eigentumsordnung? Dazu schreibt sie, dass sie sich darunter die Überwindung der Dominanz des kapitalistischen Eigentums vorstellt. Das ist halt auch wieder so eine vage Formulierung. Und genau, stattdessen stellt sie sich eine Mischung aus Staats- und Genossenschaftseigentum und Privateigentum nebeneinander vor. Das ist das, wovon sie spricht, wenn sie von Vergesellschaftung spricht und damit auf jeden Fall schon mal grundsätzlich was anderes meint, als wir das meinen. Ja. Genau, und das, was sie als Vergesellschaftung versteht, wird auch sofort ganz klar eingegrenzt. Sie geht sofort rein und sagt, Vergesellschaftung ist für uns kein umfassendes Staatseigentum. Und das Privateigentum von kleinen und mittleren Unternehmen und der Grund und Boden von Bauern muss auf jeden Fall geschützt werden. Also da wird schon mal nichts enteignet. Und der Rest, was dann halt noch übrig bleibt, da soll dann ein demokratischer Prozess darüber entscheiden, welche Unternehmen auf welche Art vergesellschaftet werden. Also ich würde sagen, an der Stelle kriegt das Ding mit dem Sozialismus hier schon ernsthafte Risse. Das Privateigentum an Produktionsmitteln wird hier nicht abgeschafft. Im Gegenteil, es wird sogar konserviert, was hier die kleinen und mittleren Unternehmen angeht. Und das ist unserer Meinung mit dem Sozialismus auf jeden Fall schon mal grundsätzlich unvereinbar. Das Privateigentum an Produktionsmitteln ist die Existenzgrundlage der Kapitalistenklasse und muss abgeschafft werden. Es kann schon noch irgendwie einen gewissen Zeitraum geben, wo nicht das gesamte Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wird. Aber wenn wir hier darüber sprechen, dass es um Ziele geht, um die Ziele, was wir als Sozialismus verstehen, dann ist das Privateigentum an Produktionsmitteln auf keinen Fall dort zu nennen. Das muss auf jeden Fall abgeschafft werden. Ja, okay, das ist ja auch was anderes, ne? Also wenn man jetzt aus irgendeinem Grund das noch nicht sofort abschaffen kann und es deswegen noch Weile existiert, das hat ja nichts damit zu tun, dass man in seiner Sozialismusvorstellung dann das Privateigentum irgendwie als Element dieser Sozialismus aufnimmt, ne, so wie es bei denen ist. Genau, das ist halt exakt, was die machen und damit halt auch wirklich keinen wesentlichen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen anstreben. Also man kann sich das auch mal irgendwie bildhaft vorstellen oder irgendwie in Zahlen. Nach dem Statistischen Bundesamt arbeiten circa ein Drittel bis die Hälfte aller Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, für euch gibt es schon mal leider keinen Sozialismus im Zweifel. Schade, schade. Schade, schade. Und grundsätzlich, wenn man sich so ein bisschen durchschaut, was diese ganze Wirtschaftsordnung halt irgendwie beschreibt, werden Kapitalisten an jeder Ecke mit Samthandschuhen angefasst. Im ganzen Programm ist eigentlich wenig bis gar keine explizite Enteignung genannt. Ich glaube, die einzige Ausnahme, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist der Gesundheitssektor und so einige Strukturbetriebe, nennen sie das, glaube ich, wie so Netzbetreiber. Aber außerhalb dessen gibt es keine klare Nennung, sondern halt nur dieser Verweis auf den demokratischen Prozess. Das heißt, dass auch Ausbeutung, ehrlich gesagt, im großen Rahmen erhalten bleibt. Und genau, also wie soll das auch einfach anders sein, wenn ein großer Teil der Betriebe weiterhin in privater Hand ist? Genau, das heißt, die vergesellschaftete Produktion, die sich auch unter kapitalistischen Verhältnissen schon ziemlich weit entwickelt hat, wird in dem Sozialismus der Linkspartei nicht von der privaten Aneignung befreit. Und stattdessen ist halt die Produktion weiterhin auf den privaten Profit ausgerichtet. Ja, also ich glaube, man muss vielleicht noch, um hier Missverständnisse zu vermeiden, muss man vielleicht noch klarstellen, ne? Auch, also selbst wenn das jetzt verstaatlicht wird, heißt es ja auch gar nicht, dass dann da keine Ausbeutung mehr stattfindet, ne? Weil, also solange das Unternehmen ja dann, also wenn Unternehmen dem bürgerlichen Staat gehören und trotzdem auf Profit ausgerichtet sind, dann ist es ja im Grunde nur ein Formwechsel und das ist ja dann immer noch ein kapitalistisches Unternehmen. Also selbst bei denen, die verstaatlicht werden, wäre das ja dann was ganz anderes als Sozialismus immer noch. Aber wie du schon gesagt hast, ne, also diese kleinen und mittleren Unternehmen, die sollen ja gar nicht verstaatlicht werden anscheinend. Und das sind ja die allermeisten Unternehmen, ne? Also das sind, also nach dieser Definition des Statistischen Bundesamts, habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, über 99% der Unternehmen sind das ja, die dann privat bleiben. Also weil man nur die allergrößten verstaatlichen will. Aber gut, gehen wir mal vielleicht zu dem zweiten Schlüsselbegriff ihres wirtschaftspolitischen Konzepts über, und zwar der Wirtschaftsdemokratie. Also ich meine, wir sagen ja auch manchmal irgendwie, dass im Kapitalismus, da ist die Wirtschaft undemokratisch, weil die Kapitalisten sie beherrschen. Und deswegen sind wir für den Sozialismus. Aber das, so viel kann man ja, glaube ich, spoilern, das meinen Sie ja anscheinend nicht damit. Was meinen Sie denn eigentlich mit Wirtschaftsdemokratie? Ja, genau. Also im Endeffekt meinen die damit zwei Dinge. Das eine ist, dass sie sich mehr Mitbestimmung für Arbeiter und Verbraucher wünschen in der Wirtschaft. Mittel dazu ist zum Beispiel mehr Genossenschaften. Und zweitens wollen sie die Märkte, vor allem die Finanzmärkte, bändigen. Und da zitiere ich vielleicht auch noch mal ganz kurz, auf die eigentlich dienende Funktion für die Realwirtschaft zurückführen. Da auch ein weiteres Zitat, die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur dem Markt und den Unternehmen überlassen werden darf. Genau, das Ziel davon soll nämlich demokratische Steuerung der Wirtschaft sein. Das ist, würde ich sagen, auch nochmal wieder so ein Fall, wo was geschrieben wird, was vielleicht auf den ersten Blick, wenn man es einfach so liest, ganz nett klingt, aber auch wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, den ganzen Schein verliert. Genau, vielleicht erstmal das zweite Thema zu den Märkten im Sozialismus. Die Linkspartei strebt da eindeutig eine sozialistische Marktwirtschaft an. Das schreibt sie nie ganz explizit, glaube ich, im Programm, aber genau, schreibt das zwischen den Zeilen an sehr vielen Stellen. Und wir werden auch gleich sehen, warum das gar nicht anders sein kann. Sie stellt sich das schon weiter so vor, dass die Märkte weiterhin das Mittel zur Verteilung der produzierten Güter in ihrem Sozialismus darstellt. Das heißt, es wird weiterhin in erster Linie zum Verkauf produziert, so wie das aktuell auch der Fall ist. Das ist halt insofern auch konsequent, weil, ja, wie wir gerade schon gesehen haben, ein Großteil der Produkte in Privatunternehmen hergestellt wird und dort die Eigentümer dieser Unternehmen entscheiden, was und wie produziert wird und das vor allem auf ihren Profit ausrichten. Und da die Eigentümer entscheiden, muss der Markt und zwar halt nach der Produktion über die Verteilung dieser Waren, die dort produziert werden, entscheiden. Genau, das ist halt exakt so, wie es heute funktioniert, aber im Sozialismus sollte es eigentlich ganz anders sein. Im Sozialismus sollen gerade die Bedürfnisse der Gesellschaft im Vordergrund stehen und nicht die privaten Interessen einzelner Kapitalisten. Dementsprechend muss die Gesellschaft entscheiden, was und wie produziert wird. Und diese Bedürfnisse, die daraus ermittelt werden, aus denen wird dann die Produktion ermittelt und geplant. Somit haben wir da dann eine wirkliche demokratische Steuerung, wenn man jetzt das in den Worten der Linkspartei ausdrücken möchte. Oder man kann halt auch einfach Planwirtschaft sagen, wie wir das sagen. Aber die Linkspartei lehnt die Planwirtschaft explizit ab. Sie pocht zum Beispiel auf die betriebliche Selbstständigkeit, dass die auf keinen Fall zu sehr einzuschränken ist. Und wenn sie das tut, dann sind Märkte absolut notwendig. Genau, also ich glaube, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt aus der Ausführung, ist, dass Märkte und demokratische Steuerung der Wirtschaft sich eigentlich komplett ausschließen. Das merkt die Linkspartei ehrlich gesagt auch selbst. Und deswegen führt sie diesen ersten Punkt, den ich eben genannt habe, mit an und fordert deswegen mehr Mitbestimmung in den Betrieben. Also quasi die Wirtschaft wird dann nicht gesteuert, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Entscheidung im Betrieb, dass nicht nur der Kapitalist oder der Aufsichtsrat irgendwie alles entscheidet, sondern vielleicht auch hier und da nochmal ein Arbeiter irgendwie auch ein bisschen mitsprechen darf oder einen Fragebogen ausfüllen darf. Aber im Endeffekt, genau, also ich glaube, am weitesten geht das, wenn die Linkspartei davon schreibt, dass einzelne Betriebe komplett durch die Arbeiter übernommen werden sollen. Aber da kommt auch ein weiteres Problem mit ins Spiel, denn wenn die Gesetze des Marktes, der ja weiterhin existiert, weiterhin gelten, und das müssen sie, dann muss sich auch so ein arbeitergeführter Betrieb gegenüber seiner Marktkonkurrenz behaupten. Und das kann halt auch bedeuten, dass wenn die erstmal entscheiden, dass sie jetzt, was weiß ich, höhere Löhne wollen oder irgendwie weniger Arbeitszeiten, dass sie dann eine schlechtere Karten auf dem Markt haben und über lange Sicht gezwungen sind, ihre Löhne wieder zu senken oder andere Einsparungsmaßnahmen zu treffen. Oder aber sie gehen halt auf dem Markt unter. Und dementsprechend kann man halt quasi sagen, dass wenn der Kapitalist aus dem Unternehmen entfernt wird, aber die Gesetzmäßigkeiten des Marktes bleiben, dann beuten sich am Ende die Arbeiter einfach selber aus und bleiben eine Ausnahme in einem sonst weiter kapitalistischen Wirtschaftssystem. Ja, genau. Also um das nochmal zusammenzufassen, weil ich fand das einen sehr wichtigen Punkt. Also wenn die Betriebe sich weiterhin am Markt orientieren sollen, bei allen ihren Entscheidungen, bei dem, was sie produzieren, wo sie investieren und so weiter, dann ist das ja wirklich genau das Gegenteil von Sozialismus. Also Sozialismus bedeutet ja, dass die Gesellschaft entscheidet, dieser Betrieb, also in diesem Betrieb wird jetzt investiert oder dieser Betrieb produziert das und das, weil die Gesellschaft das braucht. Und es wird ja nicht produziert, um das dann zu verkaufen und Geld damit zu machen, sondern um Bedürfnisse zu befriedigen. Die Linkspartei will ja wirklich genau das Gegenteil. Also sie will eigentlich einfach den Kapitalismus beibehalten und ein bisschen verändern. Und weil das ja so zwei völlig einander ausschließende Konzepte sind, ist ja eigentlich dieser Begriff sozialistische Marktwirtschaft total absurd, ne? Das ist ja ein Widerspruch in sich, das kann es überhaupt nicht geben. Ich meine, in China nennen die das ja auch so, das Wirtschaftssystem, was sie da haben. Und da sieht man ja, was das dann ist, nämlich das ist ja einfach nur Kapitalismus, wo der Staat dann ein bisschen mehr eine steuernde Rolle hat, aber hat ja gar nichts mit Sozialismus zu tun. Absolut. Und auch das, was die Linkspartei insgesamt macht, ne? Dass sie halt hier irgendwie so einen Mangel an Mitbestimmung für die Arbeiter irgendwie identifiziert, der kann halt auch mit dem, was sie sich da vorstellt, überhaupt gar nicht gelöst werden. Also was sie eigentlich macht, ist, dass sie den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in einen Mangel an Mitbestimmung umdeutet und die Ausbeutung hier überhaupt gar nicht als Problem anerkennt. Genau. Das Problem, was sie erkennt, ist eher, dass zu wenig mitbestimmt werden darf von den Arbeitern, wie sie ausgebeutet werden, aber nicht, dass sie ausgebeutet werden. Genau. Und dadurch wird natürlich schon auch eine Illusion geweckt, dass man die kapitalistische Produktionsweise gar nicht grundlegend verändern müsste oder gar nicht grundlegend mit ihr brechen müsste. Genau. Und die kapitalistische Art zu wirtschaften wird so auch gleichzeitig noch als übergeschichtlich und unveränderbar dargestellt. Also ich würde schon sagen, das ist glatter Betrug, wenn man das als Sozialismus verkaufen möchte. Das könnte man so sagen. Aber jetzt soll ihr Sozialismus ja auch noch demokratisch sein. Ne? Also sie hängen ja dieses Adjektiv demokratisch immer noch da vorne dran. So als wäre das nicht irgendwie schon Teil von Sozialismus an sich, ne? Dass das irgendwie was mit Herrschaft des Volkes zu tun hat. Das ist ja so ein bisschen eigentlich Sinn der Sache. Aber das ist ihnen irgendwie ganz wichtig, dass das demokratischer Sozialismus heißt. Was ist denn damit gemeint? Was soll sich jetzt so am politischen Überbau, also am Staat verändern? Also du hast ja jetzt schon über Wirtschaftsdemokratie, dieses sogenannte Wirtschaftsdemokratie gesprochen. Aber was ändert sich jetzt politisch? Ja, also man kann schon mal sagen, dass Demokratie oder Demokratisierung für die Linkspartei so die Lösung für alle Probleme ist. Das gucken wir uns, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen näher an, wenn wir über den Staat, über das Staatsverständnis sprechen. Aber im Sinne vom, also jetzt in diesem Sinne, wo Sie vom demokratischen Sozialismus sprechen, da ist das demokratisch ganz klar als Distanzierung vom vermeintlich undemokratischen realen Sozialismus in der Sowjetunion und der DDR gemeint. Was das betrifft, stimmt die Linkspartei vollumfänglich in so bürgerliche, liberale Propaganda und Lügen mit ein. Für sie hat der reale Sozialismus nur als reines Verbrechen existiert. Sie ignoriert eigentlich sämtliche Errungenschaften, die dort erreicht wurden, unterstellt ihm halt schon einfach schon vom Namen her, dass Demokratie dort einfach nie existiert hätte. Und genau, ist der Meinung, sie müsste deswegen einen komplett neuen Sozialismus erfinden und das ist dann halt der demokratische Sozialismus. Genau. Und eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und der DDR findet da gar nicht so wirklich statt. Eine Analyse jetzt von an dieser Stelle würde auch so ein bisschen den Rahmen sprengen von der Sowjetunion und der DDR. Aber für uns müssen wir schon auch ganz klar festhalten, dass es dort bahnbrechende Errungenschaften für die Arbeiterbewegung gegeben hat und wir als Kommunisten uns ehrlich mit ihnen auseinandersetzen müssen und auch aus den Problemen und Fehlern, die dort gemacht wurden oder die dort aufgetreten sind, lernen müssen. Nur so können wir es beim nächsten Anlauf halt besser machen. Aber das will die Linkspartei gar nicht. Die im Gegenteil, ihre führenden Kader waren ehrlich gesagt einfach aktiv an der Konterrevolution in der DDR beteiligt. Da vielleicht ein kleines Shoutout an Gregor Gysi, der war damals auf jeden Fall persönlich mit dabei und auch hatte da auch eine sehr anleitende Rolle. Ja, von dem werden wir noch was hören heute. Von dem werden wir noch ein bisschen was hören, ich bin gespannt. Ja. Naja, genau, und die Konterrevolution wird grundsätzlich auch im Parteiprogramm als Fortschritt dargestellt. Das ist schon ja, ein happiges Ding, würde ich sagen, die Wiedereinführung des Kapitalismus in Ostdeutschland als Fortschritt zu sehen. Naja, genau. Aber du hast auch noch eine zweite Frage gestellt, nämlich was ändert sich eigentlich am Überbau? Naja, an der Basis haben wir gesehen, ändert sich schon mal eigentlich nichts. Der neue Sozialismus, den sich die Linkspartei dort ausdenkt, der orientiert sich vor allem an Moralvorstellungen und Idealen und gibt nicht so viel auf ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Genau, daher richten sich eigentlich die meisten Programmpunkte auch an halt den Überbau. Da sind die klassischen Themen der Linkspartei zu finden, sowas wie Stärkung der Demokratie. Also der Staat ist, wie wir auch gleich sehen werden, da kein Instrument der Klassenherrschaft. Sie fordert halt auch so klassische Sachen wie mehr Inklusion, weniger Diskriminierung, zugänglichere Bildungs- und Kulturangebote, Klimaschutz und Frieden in der Welt. Das sind natürlich auch alles irgendwie wichtige Punkte, aber aus marxistischer Sicht prägt halt die ökonomische Basis all diese kulturellen und institutionellen Aspekte maßgeblich. Und das heißt zwar nicht, dass es nicht irgendwie auch im bestehenden einen gewissen Spielraum gibt, daran was zu verändern oder so ein bisschen in die eine oder andere Richtung zu lenken, aber für eine wirklich grundlegende Veränderung muss die kapitalistische Produktionsweise revolutionär überwunden werden. Das macht die Linkspartei nicht, das haben wir eben schon gesehen. Und demnach kann halt auch irgendwie sowas wie ja, halt weniger Umweltzerstörung und Frieden im Imperialismus halt einfach nicht langfristig erfolgreich umgesetzt werden. Dafür braucht es, wie gesagt, eine andere Produktionsweise. Und ohne die Bedingungen halt des Sozialismus zu erforschen und daraus entsprechend notwendige Veränderungen abzuleiten, die notwendig sind, um den Sozialismus herbeizuführen, bleibt er halt oder alles, was die Linkspartei halt schreibt, eine unerreichbare Utopie, die den Gesetzmäßigkeiten unserer Welt überhaupt nicht entspricht. Wobei man vielleicht an dieser Stelle auch so ein bisschen in Frage stellen kann, ob das hier überhaupt eine Utopie ist, weil dafür müssten ja wirklich irgendwie grundlegende Verbesserungen stattfinden. Ja, eben. Und die Zukunftsvision der Linkspartei ist schon eher sehr nah an der bestehenden, würde ich mal sagen. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Ja, genau. Also Sie sprechen von Demokratisierung die ganze Zeit, aber an den grundlegenden Herrschaftsverhältnissen wollen Sie ja gar nichts ändern, wie du gesagt hast. Ja, vielleicht reden wir doch mal darüber. Du hast es jetzt ja schon immer wieder angesprochen, dass die Linkspartei gar nicht den Anspruch hat, eine revolutionäre Partei zu sein. Ja, und wenn sie keine revolutionäre Partei ist, heißt es ja, sie ist eine reformistische Partei. Was bedeutet denn Reformismus? Also vielleicht auch für Leute, die das noch nicht, sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Was verstehen wir unter Reformismus und worin zeigt er sich eigentlich in der Partei Die Linke? Genau, damit kommen wir jetzt, zumindest meiner Meinung nach, zu dem wirklich spannenden Thema. Ganz grob vereinfacht ist der Reformismus die Vorstellung von Schritt für Schritt mit kleinen Verbesserungen vom Kapitalismus zum Sozialismus überzugehen. Das heißt, der revolutionäre Bruch, so wie du sagst, ist nicht notwendig. Und anstatt den Klassenkampf zuzuspitzen, die Arbeiterklasse irgendwie zu organisieren und ein revolutionäres Bewusstsein zu entwickeln, stehen im Reformismus vor allem unmittelbare kleine Erfolge in bestehenden Institutionen im Vordergrund. Das ist genau das, was die Linkspartei auch anstrebt. Also die stellen sich ihren Übergang zum Sozialismus als einen transformatorischen Prozess aus vielen kleinen und großen Reformschritten vor. Das war jetzt auch nochmal aus dem Programm zitiert. Und dementsprechend ist da ganz klar keine Revolution notwendig, um das zu machen. Sondern das ist vielmehr so eine Kette von Reformen, die sich halt von heute im Kapitalismus bis zu einer zukünftigen Sozialismusvorstellung vorzieht. Und genau, da wir wissen halt, aber auch aus dem, was wir uns jetzt eben gerade schon angeschaut haben, dass der zukünftige Sozialismus selbst auch nur ein Bündel an Reformvorschlägen an den Kapitalismus ist. Also man kann halt schon sagen, dass bei der Linkspartei wie bei allen reformistischen Parteien die Reform am Anfang und am Ende steht. Also sie ist sowohl Mittel und Zweck als auch Weg und Ziel zugleich. Ja, da ist schon eine Logik drin. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Ja, definitiv. Daraus lässt sich ja auch ganz klar eine Erkenntnis ableiten, ne? Aus dem, was wir jetzt bisher gesehen haben, lässt sich ja ganz klar sehen, dass der Reformismus nicht irgendwie eine andere Strategie zum selben Ziel ist, sondern im Gegenteil, der Reformismus ist die Aufgabe des ursprünglichen Ziels, also des Sozialismus. Und natürlich kann man auch sich historisch das einmal anschauen. Also wenn wir von Reform sprechen, ist auch ganz klar wichtig zu betonen, dass Reform immer schon ein notwendiges Mittel der Arbeiterbewegung auf dem Weg zur revolutionären Überwindung des Kapitalismus war. Und der Unterschied zwischen einer kommunistischen und einer reformistischen Perspektive auf Reform ist halt nicht, ob Reformen befürwortet oder abgelehnt werden, sondern wie und zu welchem Zweck sie angestrebt werden. Als kommunistische Partei unterstützen wir natürlich Reformkämpfe, weil sie konkrete Verbesserungen für die Lage der Arbeiterklasse darstellen und die Selbstorganisation der Arbeiter vorantreiben können. Im Endeffekt dienen sie auch der Vorbereitung auf die Ergreifung der politischen Macht in der Zukunft. Und eine Sache, die Reform auch sehr gut halt quasi praktisch erfahrbar machen können, ist im Endeffekt, warum eine Revolution notwendig ist, um den Kapitalismus zu überwinden, weil es gerade nicht in der Praxis möglich ist, diese Reform als Kette von der heutigen kapitalistischen Gesellschaft zur zukünftigen sozialistischen zu ziehen, wird natürlich auch der Widerstand gegen diese Reform und gegen die Arbeiterbewegung hier mit der Zeit Ja, also immer stärker. ich würde vielleicht sagen, der Kampf um Reformen ist ein wichtiges, notwendiges Mittel der Arbeiterbewegung im Kampf für den Sozialismus. Also Tageskämpfe, ne, die sind natürlich notwendig und nicht die Reformen selber, ne, weil, also vielleicht kann man es etwas genauer dann sagen, weil die Reform selber führt uns natürlich nicht an den Sozialismus näher ran, sondern weshalb das notwendig ist, weshalb es uns sozusagen näher an den Sozialismus heranführt, ist ja nur, weil die Arbeiterklasse dadurch lernt zu kämpfen und sich besser zusammenschließt und ihre Verbindungen auch mit der Revolutionären Partei stärkt, ne? Ja, definitiv. Nicht, weil sie dann irgendwie den Mindestlohn um 1 Euro erhöht hat, das bringt uns jetzt nicht näher an den Sozialismus. Nee, voll. Da habe ich mich wahrscheinlich auch gerade ein bisschen schwammig ausgedrückt. Aber im Endeffekt ist es halt schon so, dass der Reformismus im Endeffekt genau das Gegenteil von dem macht, ne? Die Aufgabe oder der Grund, warum der Reformismus so auf Reformen abzielt, ist, dass diese Konzentration auf kleine, vermeintlich realistischere Verbesserungen im Hier und Jetzt die große grundlegende Veränderung überflüssig erscheinen lassen soll und gleichzeitig halt auch die Übernahme der politischen Macht entweder als unmöglich oder als zwecklos darstellt. Genau, und so, also damit vermittelt er ja eher so eine Idee von, dass die Ausbeutung und Unterdrückung Stück für Stück irgendwie verringert werden kann, bis sie dann komplett verschwinden. Und damit ist dann halt die Reform nicht so, wie du sagst, irgendwie Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst. Und daraus ergibt sich dann, dass halt mit der Zeit das sozialistische Ziel entweder immer weiter in den Hintergrund verschoben wird, bis es dann halt komplett aufgegeben wird. Und was halt auch passiert ist, dass der Reformkampf mit der, in dem Moment, wo die revolutionäre Perspektive aus dem Reformkampf genommen wird, damit auch eigentlich die Grundlage für den langfristigen Erfolg von Reformkampf entzogen wird. Denn die Kapitalisten geben natürlich so Reformzugeständnisse nicht freiwillig irgendwie her. Und das ist auch schon gar nicht irgendwie so ein Naturgesetz des Kapitalismus, dass er sich irgendwie durch Reformen fortentwickelt, wie manche Reformisten das manchmal darstellen. Sondern im Endeffekt ist es die Furcht der Kapitalisten vor einer Revolution, die denen diese Zugeständnisse abringt. Und das ist genau das, was vom Reformismus entzogen wird. Da wird ja ganz klar gesagt, hey, von uns geht keine Gefahr aus, sondern wir kämpfen jetzt hier, wie du es schon sagst, für einen Euro mehr Mindestlohn. Ja, beziehungsweise es muss ja nicht immer direkt die Angst vor der Revolution sein, ne? Also beim Streik, da geben die Kapitalisten ja dann schon auch manchmal ein bisschen nach. Nicht, weil sie denken, sonst machen die Arbeiter Revolution, aber weil die Arbeiterklasse als organisierte Macht natürlich auch Druckmittel hat, ne? Also der Streik verursacht ja dann auch einfach Schaden für das Kapital. Aber genau, also der wichtige Punkt war ja, die machen das nicht freiwillig, sondern nur, wenn man sie zwingt, ne? Ja, und man kann auch schon häufig sehen, dass die Reformisten dann die Ersten sind, die beim Streik nicht irgendwie sagen, ach, können wir nicht irgendwie, vielleicht können wir uns da doch einigen, lass uns den Streik mal jetzt hier irgendwie an der Stelle dann auch beenden. Ja, also genau, wenn man sich jetzt so ein bisschen fragt, was bleibt eigentlich von den übrig, wenn bei der Linkspartei sowohl Weg als auch Ziel keinen sozialistischen Inhalt eigentlich mehr haben, dann würde ich nochmal ganz kurz darauf verweisen, dass natürlich das nicht bedeutet, dass nicht viele Mitglieder auch in der Linkspartei auch irgendwie heute in ehrlicher Überzeugung für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Aber das Problem ist halt, dass sie das praktisch nicht tun, wenn sie ja das halt innerhalb der Linkspartei machen. Dass die Aufgabe der Linkspartei ist, dann halt diese Leute in die Verwaltung des Kapitalismus zu integrieren und damit deren Aktivität und Engagement im Endeffekt auf eine Arbeit innerhalb kapitalistischer Institutionen richtet, entweder die zu verbessern oder irgendwie weiterzuentwickeln, aber auf jeden Fall deren Erhalt zu fördern und nicht deren Zerstörung, was halt die Aufgabe der Revolutionäre eigentlich wäre. Und man kann also irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, dass der Reformismus sich zwar in der Sprache auf den Sozialismus beruft, aber praktisch einen vollständigen Bruch mit dem Sozialismus darstellt. Und er führt dadurch potenzielle Genossinnen und Genossen in eine politische Sackgasse und behindert sie in wirklicher sozialistischer Praxis. Und der Reformismus kann das machen, weil er seine Stärke halt aus einer Täuschung zieht. Er tarnt bürgerliche Ideologie und systemstabilisierende Praxis als irgendwie vermeintlich realistischer oder eine weniger gefährliche Strategie der Arbeiterklasse, um damit zum Sozialismus zu kommen. Und indem er das tut, steht er eigentlich im Dienst der Kapitalisten und saugt revolutionäres Potenzial auf und macht dieses halt mit der Zeit unschädlich. Und er schadet damit heute nach wie vor dem Aufbau einer neuen revolutionären Bewegung. Ja, ganz genau. Ja, jetzt ist es ja so, also wir haben jetzt ja über den Reformismus ein bisschen länger geredet schon. Jetzt ist es ja so, dass eine Revolution auch kein Spaziergang ist, sage ich mal, ne? Also daher kann man ja vielleicht schon auch verstehen, wieso Leute, die das, also vielleicht das Ganze noch nicht so ganz durchdrungen haben, sich fragen, warum sollte man denn nicht das alles durch Reformen vielleicht machen? Also warum geht das überhaupt nicht, dass man den Kapitalismus durch Reformen abschafft? Ne? Das ist ja, muss man ja eigentlich erstmal beantworten, warum das nicht geht. Und das hat ja dann mit unserem Staatsverständnis auch zu tun. Ne? Also warum wir als Marxisten jetzt diese reformistischen Vorstellungen ablehnen, das hat ja damit zu tun, dass wir den Staat als Staat der herrschenden Klasse verstehen. Und weil der Staat der herrschenden Klasse ist, kann er auch nicht auf einmal irgendwie was anderes werden. Und deswegen kann man den auch einfach nicht einfach so schrittweise Stück für Stück übernehmen, durch so einen Marsch durch die Institutionen oder sowas, sondern die Arbeiterklasse muss ihn eben zerschlagen und ihre eigene Macht aufbauen. Das ist jetzt so der marxistische Standpunkt dazu. Was hat denn die Linkspartei für einen Begriff vom Staat? Und naja, wie hängt das dann mit ihrer Strategie zusammen, über die wir ja jetzt schon das Wesentliche gehört haben? Genau, also im Endeffekt hat die Linkspartei ein absolut bürgerliches Verständnis vom Staat, so wie man das im Zweifel halt auch irgendwie im Politikunterricht in der Schule gelernt hat. Demnach ist der Staat halt eben nicht das Instrument der Klassenherrschaft, sondern stattdessen eher der Ansatzpunkt für gesellschaftliche Veränderungen. Also sie nimmt an, dass der Staat so eine neutrale Rolle einnimmt, die man formen kann, wo man halt durch parlamentarische Mehrheiten im Endeffekt halt wirklich Veränderungen erzielen kann. Genau, konkret muss man sagen, wenn man sich jetzt dann auch nochmal das Programm anguckt, da erkennt sie schon irgendwie, dass die Macht des Kapitals im Staat, wie wir ihn heute haben, eine sehr vorherrschende Rolle einnimmt. Aber sie erklärt das total idealistisch. Sie schiebt das so auf individuelle Korruption zum Beispiel und überhaupt nicht auf den, dass das ein Ausdruck des Klassencharakters des Staates ist. Sie übernimmt halt also in dem Sinne total dieses bürgerliche Staatsideal, dass der Staat eigentlich ja der Vermittler des Volkswillens sei und das, was wir jetzt heute irgendwie dann vorfinden, wenn sie da auch eine zu starke Machtkonzentration beim Kapital sieht, ist eigentlich nur eine Abweichung von dieser eigentlichen guten Bestimmung des Staates. Genau, und du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, was unsere Perspektive darauf ist. Und die ist eben, es gab nie in der Geschichte einen neutralen Staat. Das ist einfach ein bürgerlicher Mythos. Der Staat ist halt historisch im Klassenkonflikt mit der Herausbildung der ersten Klassengesellschaften entstanden und hatte die Aufgabe, die ökonomisch herrschende Klasse auch politisch herrschend abzusichern und damit halt das Ausbeutungsverhältnis in dieser Klassengesellschaft zu sichern. Und da ist auch der heutige Staat mit seiner modernen Demokratie keine Ausnahme. Er gibt zwar das Gefühl irgendwie so einer gesellschaftlichen Mitbestimmung, aber man muss dazu sagen, dass die Gesellschaft, die da mitbestimmen darf, ist halt eine kapitalistische Gesellschaft und die Eigentums- und Produktionsverhältnisse, dessen Aufgabe es ist, vom Staat das abzusichern, die sind auch in der bürgerlichen Demokratie unangetastet. Und wenn wir jetzt irgendwie die Wahl zwischen verschiedenen Parteien haben, dann haben wir halt eine Wahl zwischen verschiedenen Strategien, die verschiedene Kapitalfraktionen haben, und quasi halt in der Wahl dann auch so ein bisschen darüber verhandeln, wie das deutsche Kapital im Inland und Ausland am besten seine Interessen vertritt. Also der Staat tritt im Kapitalismus als ideeller Gesamtkapitalist auf. Das heißt, er repräsentiert die kollektiven Machtinteressen. Das kann durchaus auch mal gegen Interessen von einzelnen Kapitalisten sein. Aber wie eben schon gesagt, er setzt vor allem die Interessen des deutschen Kapitals durch. Und daher ist es halt falsch, wenn die Linkspartei davon spricht, dass der Staat durchs Kapital instrumentalisiert werden würde, so wie sie es auch dann im Programm sagt. Das ist halt eine völlig falsche Diagnose, die sie da irgendwie an den Staat stellt und auch also daraus eine falsche Strategie ableitet. Also sie nimmt halt irgendwie an, das schreibt sie auch, der Staat müsse deswegen erneuert werden und die Demokratie müsse gestärkt werden. Deswegen, genau, das Ziel darin ist, die Demokratie vor dem Einfluss des großen Geldes zu schützen. Das schreibt sie wörtlich so. Und genau, damit widerspricht sie halt grundsätzlich dem Zweck des Staates. Und daraus folgt halt, dass das Engagement ihrer Anhänger in einen aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen lenkt und natürlich auch gleichzeitig noch ein völlig falsches Staatsverständnis unter ihren Anhängern verbreitet. Denn, wie wir gesehen haben, der Staat ist niemals ein neutrales Werkzeug und er ist immer das Produkt und Mittel zur Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft. Wir haben es hier also mit einer typischen reformistischen Illusion zu tun, dass die Gesellschaft oder halt irgendwie grundlegend veränderbar sei über den parlamentarischen Weg und dadurch irgendwie der Sozialismus im Zweifel auch herbeigeführt werden könnte. Und besonders zuspitzen tut sich das mit dem Ziel der Regierungsbeteiligung. Denn also das strebt die Linkspartei ganz klar an, das schreibt sie auch im Programm. Also auch wenn da innerhalb der Partei auch immer mal so ein paar Streitigkeiten zu auftauchen, im Programm ist das ganz klar geklärt. Und wenn die Linkspartei aber in eine Koalition mit anderen bürgerlichen Parteien gehen möchte, die ja wirklich einfach, naja, also so eine CDU vertritt halt einfach die Interessen eines bestimmten Teils des deutschen Kapitals, dann muss die Linkspartei ganz klar zeigen, dass sie für das deutsche Kapital keine Gefahr darstellt. Und also eine Regierungsbeteiligung an der Stelle ist dann die offene Integration in die Verwaltung des Kapitalismus und das ist das, was die Linkspartei anstrebt. Und das heißt, sie muss im Zweifel auch zentrale Forderungen, wenn sie fürs Kapital zu radikal klingen, entsprechend aufgeben. Sonst ist die Linkspartei niemals so in Frage kommender Koalitionspartner. Jetzt habe ich aber auch selber ganz schön viel geredet und vor allem war es jetzt hier sehr abstrakt und theoretisch. Deswegen lass uns doch jetzt mal zu den etwas konkreteren Themen kommen. Wir haben ja schon jetzt gerade ein bisschen über das Staatsverständnis der Linkspartei gesprochen und auch über das Thema Regierungsbeteiligung. Und nun ist ja auch so, dass die Linkspartei nicht nur in Deutschland zur Wahl antritt, sondern auch auf EU-Ebene. Dort ist sie auch Mitglied der Europäischen Linken. Und mit dem Thema hast du dich noch ein bisschen tiefer auseinandergesetzt. Was ist eigentlich die EU für ein Projekt und wie positioniert sich die Linkspartei dazu? Ja, also die Linkspartei tritt natürlich schon nur in Deutschland an, aber sie ist Teil dieser Europäischen Linken und die gibt es ja dann in vielen Ländern der EU, ne, mit ihren dortigen Filialen, die heißen aber natürlich dann anders. Also zur EU, würde ich versuchen kurz zu halten, weil das natürlich ein potenziell sehr großes Thema ist, weil es sehr kompliziert ist. Vielleicht kann man dazu ja auch mal einen eigenen Podcast machen. Aber vielleicht erstmal, was ist überhaupt die EU, ne? Mit der EU haben sich die herrschenden Klassen der verschiedenen Mitgliedsländer eine politische Struktur erstmal geschaffen, die teilweise schon oberhalb der Ebene der Nationalstaaten besteht. Also wenn wir beispielsweise an die Europäische Zentralbank denken, die ist ja so ein Organ, was jetzt nicht einfach eine direkte Zusammenarbeit der Nationalstaaten ist, sondern eine gewisse Eigenständigkeit hat. Also sie ist im Wesentlichen schon auch trotzdem eine Zusammenarbeit zwischen Nationalstaaten und es kommt dann immer darauf an, über welche Institutionen man genau redet. Aber das Wesentliche ist, dass diese Struktur oder der Zusammenhang von Institutionen die Klassenherrschaft in den Nationalstaaten dann mit durchsetzt und auch natürlich entscheidend prägt. Und deswegen ist natürlich klar, dass für jede Partei in der EU die Haltung zur EU ziemlich entscheidend ist, also wie man sich dazu verhält. Und das ist natürlich insbesondere bei einer Partei so, die sich als linke Partei bezeichnet. Warum das jetzt besonders für eine linke Partei wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Vielleicht erstmal, wie steht jetzt die Partei Die Linke zur EU? Kann man, glaube ich, relativ schnell beantworten. Sie ist ziemlich eindeutig für die EU, also sowohl nach ihrem Programm als auch nach ihrer Praxis und allem, was sie da sonst so sagt. Und da ist dann zum Beispiel im Programm die Rede davon, dass die EU von zentraler Bedeutung für die Sicherung des Friedens ist und für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, für die Lösung ökologischer Herausforderungen und so weiter. Also da haben wir direkt schon mal auch diesen Mythos von der EU als friedenssicherndem Projekt. Das war ja jetzt einer der Punkte. Warum ist das ein Mythos? Vielleicht mal dazu. Das ist ja was, was man sehr oft hört, was auch also in der Schule zum Standard gehört, dass man das lernt, dass die EU nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und damit man einfach nicht mehr Krieg gegeneinander führt, hat man dann eben diese EU gegründet. Das ist natürlich Propaganda, also das ist die Propaganda der EU selber, die Linkspartei damit übernimmt, weil schon in ihren Ursprüngen, also das war ja, hieß ja damals natürlich noch nicht Europäische Union, sondern zuerst, also der erste Vorläufer war ja die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ab 1952 und dann ab 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Aber auch damals war die Motivation für die Gründung dieser Institution vor allem eigentlich Westeuropa wirtschaftlich zusammenzuschließen, um es auch politisch und dann letzten Endes auch militärisch gegen das sozialistische Lager zu richten. Also wie gesagt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht so sehr vertiefen, aber genau, das haben wir auch im Artikel, ist vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber ansonsten müsste man das nochmal gesondert machen. Und da ging es dann schon natürlich auch darum, diesen deutsch-französischen zwischenimperialistischen Gegensatz, der in den beiden Weltkriegen auch eine wichtige Rolle jeweils gespielt hat, den sozusagen abzumildern, also nicht abzuschaffen. Ne? Das sehen wir ja heute, dass der durchaus weiterhin existiert, aber dem sozusagen eine Form zu geben, in dem er sich entwickeln kann, ohne dass es zum Krieg kommt. Und es ist ja auch natürlich so, dass es jetzt keinen Krieg gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich. Aber das diente natürlich dem gemeinsamen Kampf gegen den Sozialismus und auch der Vorbereitung natürlich, das ist ja dann Teil davon gewesen, der Vorbereitung auf einen möglichen Krieg mit den Staaten des Warschauer Vertrags. Also das war natürlich kein Friedensprojekt, ne? Das war ein imperialistisches Projekt und auch wenn es zuerst vor allem um wirtschaftliche Fragen ging, kann man das natürlich überhaupt nicht trennen von politischen und militärischen Aspekten dieses Imperialismus und dieser Feindschaft gegenüber dem Sozialismus und Rivalität gegenüber anderen imperialistischen Zentren. Und die Linkspartei verliert jetzt eigentlich über den grundsätzlichen Charakter der EU, also dass das eine imperialistische eine imperialistische Konstruktion ist, ein Bündnis der kapitalistischen Staaten im Interesse des Kapitals, darüber verliert sie eigentlich kein Wort, also zumindest nicht in ihrem Programm. Es gibt natürlich irgendwelche Veröffentlichungen, wo die also ein paar kritische Worte dazu sagen, aber dass das also grundsätzlich so ist und dass deswegen die EU ein feindliches Gebilde ist, das wird man natürlich von der Linkspartei nirgendwo zu lesen bekommen. Also die EU ist ein Werkzeug zur Durchsetzung der Interessen des Kapitals der Mitgliedstaaten, insbesondere natürlich auch des international agierenden Monopolkapitals. Also das kann sich natürlich da viel besser noch durchsetzen als irgendwelche kleinen Unternehmen. Und da geht es natürlich dann auch um die Durchsetzung der Interessen gegenüber den kapitalistischen Konkurrenten, wie jetzt Russland und China, aber natürlich auch allen anderen eigentlich. Bei Russland und China ist es jetzt besonders scharf, diese Rivalität. Und das bedeutet natürlich aber auch gegenüber ihrer eigenen Arbeiterklasse, also der Arbeiterklasse der Mitgliedsländer der EU, denen tritt die EU natürlich auch als feindliches Gebilde gegenüber, weil natürlich, um diese Konkurrenz zu führen, geht es ja ständig dann auch darum, die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen zu drücken, die Löhne zu drücken, die Gewerkschaften zu schwächen, zu desorganisieren und so weiter und so fort. Was man jetzt im Einzelnen zeigen könnte, wie die EU das die ganze Zeit auch macht. Und also das ist, glaube ich, ganz klar, dass die EU da auch im Klassenkampf eine sehr zentrale Rolle spielt, eigentlich auch hier in Deutschland, aber eben auch überall sonst in den Mitgliedsländern. Und dieser aggressive, kriegstreiberische Charakter der EU, der sich ja aus ihrem grundsätzlichen Charakter als imperialistische Union ergibt, der war vielleicht ein paar Jahrzehnte lang nicht so stark sichtbar. Er ist aber seit dem Ende der Systemrivalität, also seit es eben keinen Sozialismus als Weltmacht mehr gibt, ist dieser Charakter eigentlich noch viel weiter in den Vordergrund getreten und zeigt sich auch durch eine immer stärkere Militarisierung der EU. Ne? Und wir haben ja auch EU-Militäreinsätze gehabt, also allen möglichen Ländern, Bosnien-Herzegowina, vor der somalischen Küste in Mali, jetzt aktuell auch im Roten Meer gegen die Ansar Allah im Jemen, wo es dann natürlich einfach ganz offen darum geht, die Interessen des Kapitals zu schützen, also die Handelsschifffahrt zu schützen, die natürlich aber auch nur bedroht ist in dem Fall, weil Israel einen Völkermord in Gaza verübt und darauf die Ansar Allah ja reagiert. Also das ist die Funktion der EU, ne, diese Kapitalinteressen abzusichern. Und wenn man jetzt versteht, dass imperialistische Konflikte und Kriege das Ergebnis dieser Gegensätze zwischen den Monopolen sind und auch zwischen den Staaten, dann bedeutet natürlich die Unterstützung für einen Staatenblock innerhalb dieser imperialistischen Konkurrenz ja überhaupt nichts anderes, als die Politik zu unterstützen, die zum Krieg führt und letzten Endes auch den Krieg damit zu unterstützen. Aber gut, darüber rede ich später noch, ne, also wie die Linkspartei zum Krieg steht. Vielleicht erstmal so viel dazu grundsätzlich jetzt zur EU. Okay, also dann, aber wenn die EU jetzt nicht dieses rosige Friedensprojekt ist, wie das so einige Liberale bis Linksliberale halt gerne darstellen, dann erlaubt mir doch einmal die ganz naive Frage, kann man den Charakter der EU denn dann nicht irgendwie verändern? Ja, also genau das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Man muss natürlich erklären auch, warum das nicht geht, weil das vielen Leuten gar nicht klar ist, warum man das nicht machen kann. Also grundsätzlich ist es natürlich eine ähnliche Vorstellung wie der Reformismus auf der nationalen Ebene. Also die Vorstellung, man kann einfach den bürgerlichen Staat übernehmen und verändern. Das hast du ja eben schon ausführlich erklärt, warum das gar nicht geht. Und also man ignoriert ja damit einfach, dass das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen im Kapitalismus, das kann man ja nicht einfach umkehren, weil die Klassenherrschaft sich ja auch in diesen ganzen Institutionen eben ausdrückt, ne, den ganzen Staatsapparaten und Instrumenten des Staates. Und diese ganzen verschiedenen Mechanismen zur Repression einerseits, aber auch zur Einbindung der Arbeiterklasse, die machen es ja eigentlich im Regelfall wirklich unmöglich, dass die Bewegung der Arbeiterklasse groß genug wird, um an den Verhältnissen grundsätzlich was zu ändern. Also vielleicht nur ganz kurz, warum sage ich im Regelfall? Weil es gibt natürlich revolutionäre Situationen, relativ selten auftreten, aber sie gibt es ja immer wieder. Und da ist es natürlich anders, da sind grundsätzliche Veränderungen möglich, aber eben auch nicht auf dem Reformweg, sondern nur durch eine Revolution dann. Aber man kann das bei der EU eigentlich auch sehr gut konkret zeigen, warum das nicht geht. Also da will ich jetzt auch, wie gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht nur mal ganz grundsätzlich. Also erstens schreiben die EU-Verträge nicht nur den Kapitalismus als Wirtschaftsordnung ganz unmissverständlich fest, Also ja, im Gegensatz zum Beispiel zum Grundgesetz, ne, wo das ja jetzt nicht so klar drinsteht, aber in den EU-Verträgen ist es ganz klar. Aber es geht eigentlich noch weiter, weil sie machen selbst so eine reformistische Politik, wie sich die Linkspartei das eben unter dem Label demokratischer Sozialismus in ihrem Programm vorstellt, komplett unmöglich eigentlich, weil also die EU dient den nationalen herrschenden Klassen dazu, ihre Herrschaft auf eine noch direktere, brutalere, autoritärere Weise auch auf der nationalstaatlichen Ebene durchzusetzen. Und also es gibt ganz, ganz viele Regelungen, die also wirklich also eine unbegrenzte Handlungsfreiheit des Kapitals ermöglichen und ja extrem schlecht sind für die breite Masse der Bevölkerung und einfach das Kapital nochmal in besonderem Maße bevorzugen. Und das wird dann natürlich auf der nationalstaatlichen Ebene durchgesetzt. Und macht es damit auch der Arbeiterbewegung schwerer, sich gegen diese reaktionäre Politik des Kapitals zu wehren, ne? Weil die Regierung kann dann immer sagen, ja gut, aber wir setzen hier nur eine EU-Richtlinie um und das müssen wir ja auch. Aber wir würden das ja selber vielleicht gar nicht machen, aber wir müssen das jetzt umsetzen, weil es von der EU kommt. Also es ist sozusagen ein Hebel, mit dem man auch jetzt, wenn man in manchen Ländern kämpferische Gewerkschaften zum Beispiel hat, die da Widerstand gegen leisten, um die auszuhebeln. Natürlich ist es nicht absolut, also natürlich macht es trotzdem Sinn, da dann noch Widerstand zu leisten und man kann dann die Umsetzung erschweren, aber das ist trotzdem einfach eine sehr mächtige Waffe des Kapitals. Okay, also wenn jetzt die Linkspartei fordert, dass man eine EU haben müsste, und das jetzt mal ein Zitat, deren Rechtsgrundlagen wirtschaftspolitisch neutral gestaltet sind und die gegenüber einer gemischtwirtschaftlichen Ordnung mit einem bedeutenden öffentlichen Sektor sowie künftigen Gesellschaftsentwicklungen offen ist, das ist jetzt aus dem Programm gewesen, dann ist selbst diese total lasche sozialdemokratische Forderung, ne, also gemischte Wirtschaft ist ja jetzt wirklich nichts Radikales oder so, das ist ja einfach eine sozialdemokratische Vorstellung davon, dass man ein bisschen mehr Staatseigentum hat. Aber selbst das ist wirklich reine Augenwischerei, weil das in der EU schlicht und einfach nicht durchsetzbar ist, weil die juristischen Rahmenbedingungen, die also beispielsweise im Maastrichter Vertrag stehen, sowas halt gar nicht möglich machen. Also man kann da nicht einfach sagen, ja, wir behalten jetzt aber folgende zentralen Sektoren im Staatseigentum. Das widerspricht direkt den EU-Verträgen. Und man kann das auch nicht einfach ändern, diese Verträge, weil das die Zustimmung aller Mitgliedstaaten dann voraussetzt, ne? Also wir haben 27 Mitgliedstaaten. Und es müsste jetzt jeder Einzelne zustimmen, dass die EU-Verträge geändert werden. Und das ist natürlich klar, dass das niemals passieren wird. Also das reicht ja dann schon, wenn irgendwie Estland oder Luxemburg sagt nein, dann kann man das nicht machen, so, ne? Also das ist, glaube ich, ganz klar, dass das, also die EU ist da so konstruiert, dass sie ganz, also dass ganz viele Dinge einfach auf legalem Weg gar nicht verändert werden können. Deswegen ist die einzige Möglichkeit für die Arbeiterbewegung wirklich, diese Institutionen ganz grundsätzlich abzulehnen und auf eine Machtübernahme der Arbeiterklasse zu orientieren. Und das ist eben zwangsläufig verbunden mit dem Bruch und also mit der EU und dass man dann auch aus der EU sich eben herauslöst. Das geht gar nicht anders. Ja? Also wenn man mit dieser reaktionären Politik brechen will, dann muss man das so machen. Und die Linkspartei hat so eine Position aber prinzipiell ausgeschlossen. Sie hat sich dafür entschieden, diese EU zu unterstützen. Und wenn man die EU unterstützt, dann unterstützt man sie auch so, wie sie ist. Ja, dann kann man lange reden, dass man gerne eine andere EU hätte. Wenn das nicht möglich ist, so wie ich das gerade erklärt habe, dann ist das de facto eine Unterstützung der Politik, die die EU macht. Und damit hat sie sich auch eigentlich wirklich für die Unterstützung der Diktatur des Kapitals auf der EU-Ebene entschieden. Für die Unterstützung eines der mächtigsten Instrumente der europäischen Kapitalisten, für eine noch offener autoritäre Herrschaftsdurchsetzung des Kapitals, also wo ja nicht mal der wirklich kaum noch der Schein einer Mitbestimmung besteht, weil also die wesentlichen Entscheidungen werden eben von Organen getroffen, die niemand gewählt hat und so. Ja, und das unterstützt man dann alles mit, das kauft man sich alles mit ein mit dieser Position. Also man kann wirklich sagen, also deswegen habe ich jetzt auch so lange drüber geredet, ne, weil alleine die Position, die Linkspartei zur Europäischen Union hat, entlarvt doch einen Großteil ihrer reformistischen Zielvorstellungen. Also die gesamte Konzeption dieses sogenannten demokratischen Sozialismus, was ja, wie du schon gezeigt hast, sowieso schon aus viel grundsätzlicheren Gründen Quatsch ist oder unmöglich ist, das entlarvt es ja nochmal als einzigen Betrug einfach. Also selbst wenn sie jetzt, wenn sie das wollte, selbst wenn wir der Linkspartei jetzt mal gute Absichten unterstellen wollen, dann könnte sie als Pro-EU-Partei ihre Vorstellungen in der Regierung unmöglich umsetzen. Und man hat es ja im Übrigen auch gesehen. Also es gibt ja diverse Beispiele, vielleicht am krassesten und auch am bekanntesten jetzt vor 10 Jahren, als in Griechenland Syriza in die Regierung gekommen ist, also eine Partei, die sehr ähnlich in der Rhetorik da sehr ähnlich war und Programmatik wie die Linkspartei, auch immer noch ist eigentlich. Diese Partei ist ja in die Regierung gekommen und sie hat die gleiche Politik umgesetzt wie ihre Vorgänger, also einen massiven Angriff auf die Arbeiterklasse dann durchgeführt. Aber vielleicht ist das ja ein gutes Stichwort, das Thema Regierungsbeteiligungen. Das können wir uns ja vielleicht ein bisschen genauer ansehen mal. Vielleicht gehen wir nochmal auf die nationale Ebene zurück, weil die Partei Die Linke orientiert ja schon eindeutig darauf, Teil einer Regierung zu sein. Das hast du ja auch schon gesagt, ne? Ist ja bisher so, also dass eigentlich das immer nur daran, auf Bundesebene immer nur daran scheitert, dass die anderen Parteien das nicht wollen. Also manche haben ja auch so einen Unvereinbarkeitsbeschluss, wie jetzt die CDU oder so. Aber auch die SPD und die Grünen sind da jetzt bisher nicht drauf eingegangen. Oder es gab auch teilweise dann die Mehrheiten dafür nicht. Aber auf Landesebene gab es das ja schon öfter. Sehen wir uns das doch mal vielleicht ganz kurz an. Wie würdest du denn die Bilanz dieser Regierungsbeteiligungen der Linken beschreiben? Ja, genau. Also das kann man ja sich sehr gut an den besagten Beispielen irgendwie anschauen. Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt noch mal zurückgehen, weil ich habe ja eben schon gesagt, dass der Reformismus sich besonders dann in der Regierungsbeteiligung zuspitzt. Und genau, das heißt, das ist genau der Ort, an dem die Linkspartei beweisen muss, dass sie keine Gefahr fürs Kapital darstellt. Genau, im Gegenteil, dass sie eine offene Integration in die kapitalistische Verwaltung halt anstrebt. Und genau, wenn man sich vielleicht den Linkspartei-Vorläufer PDS einmal anschaut, die haben 2004 in einer Rot-Rot-Koalition in Berlin regiert und haben dort sage und schreibe 65.000 städtische Wohnungen verkauft und dazu auch noch städtische Bodenflächen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall ihren Beitrag zu dieser absoluten Wohnungsnot gerade schön damals schon beigetragen und hatten dann auch noch die Dreistigkeit, dass so ein Dietmar Bartsch sich dann hinstellte, damals Bundesgeschäftsführer der PDS war, und das Ganze als progressive Entstaatlichung verkauft und als Teil einer Transformationsstrategie zum Sozialismus. Ja, die Nachwirkungen, wie gesagt, sind heute deutlich spürbar und das grenzt schon an ein bisschen an Wahnsinn. Ja, ist natürlich absolut zynisch. Also das war mir auch gar nicht klar, dass er das so gesagt hat, dass das, also Privatisierung von Wohnraum ist ein Schritt Richtung Sozialismus. Das war mir neu, ja. Ja, aber es deckt sich so ein bisschen mit der grundsätzlichen Idee, dass zum Beispiel zu viel Staatseigentum an Unternehmen auch grundsätzlich deren Sozialismusvorstellungen widerspricht. Ja. Und genau, wir können uns auch nochmal hier zum Beispiel Thüringen anschauen, dort unter der Ramelow-Regierung. Die sind damals angetreten, zum Beispiel mit damals noch im Kontext von der NSU-Enttarnung, dass der Verfassungsschutz aufgelöst werden soll. Das haben sie natürlich nicht umgesetzt. Sie wurden dazu gedrängt, im allerersten Winter der Regierung einen größeren Abschiebestopp zu verhängen. Das haben sie allerdings auch im nächsten Winter sofort wieder aufgehoben. Unter deren Regierung ist die Armut auf dem Land massiv angestiegen, sind die Mieten in den Städten massiv angestiegen, die Löhne sind eher gesunken und die Renten. Am Beispiel Eisenach wurde das Ganze dann als Haushaltssicherung verkauft und mit dem Argument, dass das ja unter der CDU noch viel schlimmer wäre. Und ich glaube, wenn die Messlatte ist, dass man nur nicht ganz so schlimm sein sollte wie die CDU, ist das auf jeden Fall auch schon eine ziemliche Aufgabe aller Ideale. Dann haben wir ja fast den Sozialismus. Ist fast der Sozialismus, absolut. Genau, also aktuell nähern sie sich ja eher der CDU wieder an, wenn man sich so ein bisschen die Kommentare nach dem März-Thema anschaut. Ja. Genau. Aber wir haben auch unter der Thüringer Ramelow-Regierung sehen wir den riesigen Aufstieg der AfD in Thüringen, der natürlich sich auch gewisserweise aus einer Enttäuschung von dieser linken Regierung bezieht und sich die AfD sehr gut als rechte Opposition inszenieren kann. Und genau, auch jetzt, wenn wir uns angucken, was in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen abgeht, da wirst du ja gleich nochmal ein bisschen sicherlich auf diese Zustimmung zu den Kriegskrediten im Bundesrat nochmal zurückkommen. Aber zum Beispiel auch in Bremen, die gefordert, also sie sind zwar angetreten mit weniger Abschiebungen, das hat sich nicht verändert. Es gibt immer noch Zwangsräumungen. Es ist erst heute bekannt geworden, dass jetzt nochmal ein massiver Sparplan in Bremen beschlossen wurde. Da werden jetzt nochmal in den bis 2027 ca. 250 Millionen Euro im Haushalt eingespart, in einem Bundesland, was eh schon extrem arm ist. Aber genau, natürlich werden diese Einsparungen auch, ist auch schon direkt mit beschlossen, in den Sozialleistungen, im Nahverkehr und im Gesundheitssektor eingespart. Da können sich, glaube ich, alle Bremer schon mal drauf freuen. Das heißt, wir können als Bilanz ziehen, dass es keine nachhaltigen Verbesserungen für die Arbeiterklasse in irgendwelchen Landesregierungen von der Linkspartei gab. Der Ziel war immer den Selbsterhalt im Parlament und überhaupt nicht soziale Veränderungen. Das heißt, sie hat dort wirklich einfach so, wie gesagt, den Kapitalismus mitverwaltet und der steht für Kapitalakkumulation und eben nicht für ein gutes Leben. Und also sie hat massiv im Wahlkampf überall Illusionen geschürt, die am Ende enttäuscht wurden und im Zweifel halt damit auch für die Wählerwanderung nach rechts mitverantwortlich sind. Und man kann diese Landesregierung ehrlich gesagt auch ganz klar als Signal für eine Bundesregierungsbeteiligung sehen. Denn sie hat dort klar, halt auf Landesebene klar gemacht, das Kapital hat nichts zu befürchten, wenn die Linkspartei vielleicht auch irgendwann mal auf Bundesebene mitregiert. Ja, genau, so viel erstmal zur Bilanz der Regierungsbeteiligung. Auf das Thema der Linkspartei in der Opposition werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Das ist ja so ein klassisches Argument, was kommt, wenn wir über die Linkspartei sprechen. Aber wo wir gerade bei den Kriegskrediten waren. Es ist ja nicht nur so, dass die Linkspartei sich auf EU-Ebene nur als Friedenspartei inszeniert, sondern grundsätzlich. Und vielleicht kannst du dazu ja nochmal ein bisschen was sagen. Was versteht die Linkspartei eigentlich so unter diesem sehr weit gefassten Begriff der Friedenspartei? Ja, also vielleicht erstmal nochmal zu dem, was du jetzt zur Regierungsbeteiligung gesagt hast. Vielleicht behalten wir einfach mal da einiges im Kopf, ne? Weil ich denke, wir werden ja am Ende dann nochmal drüber reden, was es alles so für Argumente gibt, für ein flexibles, taktisches Herangehen an die Linkspartei und so weiter. Also sollte man sie jetzt vielleicht doch wählen oder so. Kommen wir später noch zu und vielleicht behalten wir erstmal im Kopf, was Regierungsbeteiligungen bisher gebracht haben, nämlich nicht nur keine Verbesserung, sondern massive Angriffe auf die Arbeiterklasse und eine Stärkung auch der extremen Rechten. Das sollte hier auf jeden Fall nicht untergehen. Aber ja, genau, zur Frage der Friedenspartei. Also das war ja lange Zeit ein Argument, weshalb jetzt auch viele Leute im linken Spektrum diese Partei verteidigt haben, ne? Oder zumindest gesagt haben, selbst wenn das jetzt keine perfekte Partei ist, selbst wenn sie vielleicht den Kapitalismus nicht wirklich abschaffen will, selbst wenn sie irgendwie viel Mist gebaut hat, immerhin ist sie ja gegen Kriege und das ist ja heutzutage eine ganz zentrale Frage. Dass das eine zentrale Frage ist, stimmt natürlich, aber so eine Haltung lief ja eigentlich immer schon darauf hinaus, dass man Politik von der Ökonomie und damit von den gesellschaftlichen Verhältnissen trennt. Ja? Also dass man denkt, man kann jetzt irgendwie nur gegen Krieg sein, aber den Kapitalismus, der Kriege immer wieder hervorbringt, den akzeptiert man. Und wir sehen heute, weshalb so ein bürgerlicher Pazifismus, der jetzt einfach sagt, Krieg ist schlecht, aber nicht darüber redet, was muss man tun, um Kriege zu verhindern und ein für alle Mal abzuschaffen, dass das nicht nur was ganz anderes ist als eine antiimperialistische Position, sondern dass sich so ein Pazifismus auch sehr schnell in eine Pro-Kriegsposition verwandeln kann, ja. Also das werde ich gleich nochmal ein bisschen ausführen, wie das dann im Fall der Linkspartei sich darstellt. Also wir könnten hier auch nochmal aus dem Programm zitieren, was ist da. Also da gibt es schon sehr problematische Formulierungen zu dieser Frage, die eigentlich schon zeigen, dass die Linkspartei nie eine Partei war, die konsequent gegen den Krieg gekämpft hat. Aber lassen wir das aus Zeitgründen mal weg. Das haben wir aber in unserem Artikel gemacht. Da kann man das dann nochmal nachlesen, was da schon auf der programmatischen Ebene das Problem ist. Was sich jetzt in den letzten paar Jahren in der Richtung getan hat, das muss man schon sagen, das hat es schon in sich. Also ich nehme es mal vorweg, ich würde das jetzt mal zusammenfassen als die Entwicklung von einer inkonsequenten und widersprüchlichen Antikriegsposition, wenn man großzügig ist, zu einer Pro-Kriegsposition. Okay, das ist natürlich jetzt schon mal eine ziemlich steile Behauptung. Kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen? Ja, klar. Also das ist natürlich eine weitreichende Behauptung, die muss man natürlich deswegen belegen. Ich würde aber sagen, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Vielleicht gehe ich doch kurz auf einen Punkt im Programm ein, der ist nämlich eigentlich schon vielsagend. Und zwar gibt es die Forderung nach der Auflösung der NATO. Und das klingt natürlich erstmal gut und also auf den ersten Blick wiederum klingt es gut und klingt auch irgendwie radikal, ist aber genau das Gegenteil von radikal, weil auch hier eine Auflösung der NATO wäre formal nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Mitgliedstaaten möglich, ne? Also genauso wie bei der EU eben. Das heißt also, wenn auch nur ein Staat das Bündnis beibehalten will, dann kann man es nicht auflösen. Und das ist schon wichtig, ne? Weil also aus dem Grund haben Kommunisten ja auch nie die Auflösung der NATO gefordert, weil es eine völlig bedeutungslose und auch irreführende Phrase ist, sondern sie haben immer den Austritt ihres Landes aus der NATO gefordert, wo man ja konkret für kämpfen kann, das kann man konkret fordern. Und das würden wir natürlich auch machen, sobald wir in der Macht sind, als eine der ersten Sachen wahrscheinlich. Aber warum fordert jetzt die Linke stattdessen die Auflösung, wenn das doch irgendwie so widersprüchlich ist? Ja, und eine Antwort auf diese Frage gibt uns tatsächlich Gregor Gysi. Denn er hatte ein Gespräch damals hatte ein Gespräch gehabt mit dem damaligen US-amerikanischen Botschafter in Deutschland, Philip Murphy. Und der war irgendwie ganz besorgt, dass die Linkspartei die Auflösung der NATO fordert. Und wie kann das denn sein? Und Gysi hat ihm dann erklärt, dass die Forderung der Linken nach Abschaffung der NATO in Wirklichkeit ein Weg sei, den gefährlicheren Ruf nach einem Rückzug Deutschlands aus der NATO zu verhindern. Weil, und das hat er dann auch alles ganz sachlich richtig erklärt, für eine Auflösung der NATO sei ja die Zustimmung der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der anderen Länder notwendig. Und das sei natürlich überhaupt nicht realistisch. Und deswegen sei das auch keine gefährliche Forderung. Das hat Gysi dem US-Botschafter so erklärt. Ja, ist krass, ne? Und das wissen wir auch nur, weil WikiLeaks das enthüllt hat. In ein paar Zeitungen oder Zeitschriften oder im Spiegel oder so wurde das dann auch veröffentlicht. Also das ist jetzt kein Geheimnis, das kann man schon nachgucken. Haben wir ja auch in unserem Artikel dann verlinkt. Also der hat das ganz offen ausgesprochen. Das ist schon ein krasser Ausdruck davon, was eigentlich die Funktion der Linkspartei ist. Ja, also es geht doch da ganz offensichtlich darum, das hat Gysi ganz offen gesagt, dass diese Partei die Funktion hat, die Bewegung, also die Volksbewegung, also alles, was an Kampf stattfindet von Seiten der Arbeiterklasse gegen die Kriegspolitik des Kapitals in dem Fall, das in die Irre zu führen und mit falschen Forderungen und mit Illusionen in die Irre zu leiten. Und ich frage mich schon immer, wie die ganzen ehrlichen Linken in der Partei, die es ja durchaus ernst meinen und die es ja durchaus gibt, wie ordnen die das eigentlich ein? Also das ist ja, also Gysi ist ja jetzt nicht irgendein Hans Wurst, sondern der ist schon... Im Gegenteil, das ist ja die Vorzeigefigur von der Linkspartei. Ja, absolut. Der ist eigentlich sowas wie der führende Intellektuelle vielleicht sogar in der Linkspartei. Also ist ja auch schon seit den 90ern in der Politik, oder also schon davor, aber seit den 90ern in der PDS damals. Also es ist eine absolut zentrale Figur. Genau, halt davor ja wirklich auch an der Überführung der SED in die PDS aktiv dran beteiligt gewesen. An der Zerstörung der SED, meinst du, ja, genau. An der Zerstörung der SED, meine ich, genau. Hat schon einen ganz interessanten Lebenslauf, der Herr. Ja, absolut, ja. Naja, also ist auf jeden Fall schon echt ein harter Brocken. Und ich frage mich auch, ehrlich gesagt, wie kann es denn dann sein, dass die Linkspartei sich trotz all dem so erfolgreich als Friedenspartei irgendwie inszenieren kann? Kannst du uns vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr zu den Positionen sagen, die sie da diesbezüglich vertritt? Lehnt sie nicht irgendwie auch eigentlich die Waffenlieferungen in die Ukraine und nach Israel ab? Ja, dazu will ich jetzt ein bisschen was sagen. Also kommen wir jetzt mal zu diesen sogenannten friedenspolitischen Positionen. Und das will ich jetzt auch wirklich auf das Wesentliche kürzen, weil das haben wir in unserem Text deutlich ausführlicher gemacht. Und ich gehe jetzt mal nur auf Ihre Position zu den zwei Kriegen ein, die zumindest gerade in der Öffentlichkeit am meisten eine Rolle spielen, nämlich die Ukraine und Palästina. Und da würde ich jetzt mal mit der Ukraine beginnen, weil das würde ich sagen, das war eine Art von Dammbruch, wenn man so will, hat einen Dammbruch ausgelöst, auch wenn diese Entwicklung hin zu einer Pro-Kriegsposition natürlich schon vorher, lange vorher angefangen hat. Ja, aber ich mache mal einen ganz kurzen Überblick. Also zu Beginn dass der Konflikt eigentlich heiß wurde zwischen der NATO, der Ukraine auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, das beginnt ja eigentlich 2014 mit dem Putsch in Kiew, der von EU und NATO und USA unterstützt wurde, wo die bisherige Regierung dann gestürzt wurde mit verfassungswidrigen Mitteln. Also deswegen ist es auch ein Putsch gewesen. Und da war es schon so, dass die Linkspartei immerhin noch beide Seiten irgendwie kritisiert hat. Also die hat auch darüber gesprochen, welche Rolle Neonazis eigentlich auf dem Maidan gespielt haben, also auf dieser großen Versammlung in Kiew, aus der dann dieser Putsch hervorgegangen ist, die also absolut eigentlich dominiert wurde von rechtsextremen und neonazistischen Gruppen, was ja die Grünen zum Beispiel einfach geleugnet haben. Also, obwohl es natürlich nicht zu leugnen war, ne? Also das war einfach für jeden sichtbar, der sich damit irgendwie beschäftigt hat. Das hat die Linkspartei sogar noch angesprochen damals. Sie hat auch darüber gesprochen, was dann diese Nazis in dem neuen Putschregime für eine Rolle gespielt haben. Und sie hat schon auch die Verantwortung der NATO für die Zuspitzung dieses Konflikts in gewisser Weise anerkannt und thematisiert. Das war alles natürlich nicht vom Standpunkt des proletarischen Internationalismus aus. Sie hat jetzt nicht gesagt, das ist ein zwischenimperialistischer Konflikt und die Arbeiterklasse hat auf beiden Seiten nichts zu gewinnen, so wie wir das als Kommunisten sagen, sondern das war so ein bürgerlicher Standpunkt der Verteidigung des Völkerrechts. So, ne? Aber es war eben ein Standpunkt, der sozusagen dieser unmittelbaren Kriegseskalation erstmal sich in gewisser Weise entgegengestellt hat. Und das hat sich mit der russischen Invasion in der Ukraine dann eigentlich, also 8 Jahre später, jetzt 2022, wirklich radikal geändert. Also da gab es dann direkt krasse Auseinandersetzungen in der Partei. Ein paar Tage später, also nach dem Beginn der Invasion, also im 24. Februar, ein paar Tage danach, gab es dann eine Gruppe um Sarah Wagenknecht, Sevim Dadelin und Klaus Ernst, die eine Erklärung verabschiedet haben, wo sie den russischen Einmarsch eigentlich ganz klar verurteilt haben, aber auch gesagt haben, das, was ja vorher die Linkspartei als Ganze ja auch gesagt hatte, also ein paar Jahre vorher noch, dass die Osterweiterung der NATO da auch eine Rolle gespielt hat, ne? Was ja einfach von der Analyse her natürlich richtig ist, dass das, also, dass diese Osterweiterung der NATO diesen Konflikt maßgeblich ausgelöst hat. So, und das ist jetzt natürlich für führende Funktionäre wie Gregor Gysi ein Skandal gewesen, dass man so wenig loyal gegenüber dem eigenen Imperialismus sein kann, dass man den jetzt im Kriegsfall noch kritisiert. So, und deswegen hat dann Gysi. Also schon wieder Gysi. Ja, genau. Also Gysi ist eine ganz sympathische Figur auf jeden Fall. Mhm. Der hat auf jeden Fall dann in einem Antwortbrief gesagt, also eine Art Zeitenwende für die Linkspartei auch eingefordert und gesagt, also Wagenknecht und die anderen, die seien nur daran interessiert, ihre alte Ideologie zu retten und dann jetzt immer zu sagen, die NATO ist böse und die USA ist böse und die Bundesregierung ist böse. Also wie kann man das überhaupt sagen, dass unsere tolle Regierung böse ist? Und er sagt, man müsste jetzt eigentlich darüber nachdenken, dass das eine Zäsur ist, also ein Einschnitt ist. Und ja, worin besteht diese Zäsur? Das sagt Gysi auch ganz klar. Also er sagt ganz klar, Deutschland soll jetzt wegen seiner Geschichte keine Waffen liefern. Aber deswegen soll die Linkspartei noch lange nicht Waffenlieferungen an diese rechtsradikale Diktatur in Kiew ablehnen, weil das würde ja bedeuten, dass sie eigentlich kapitulieren müsste gegenüber Russland, ne? Also das ist schon ein Standpunkt, der also der das schon sehr relativiert dann, wenn man, also dass die Linkspartei gegen Waffenlieferungen ist. Also sie ist ja offensichtlich nicht dagegen, sie ist nur gegen deutsche Waffenlieferungen. Und das auch nur aus so einem, ja, mehr oder weniger symbolpolitischen Grund, ne, weil das vielleicht komisch kommt, wenn Deutschland als das Land, das den Zweiten Weltkrieg angefangen hat, jetzt Waffen an die Feinde Russlands liefert. So das absolute Mindestmaß an Anstand, also das ist ja schon echt ein schwaches Argument. Ja, also es spielt ja gar keine Rolle. Also der imperialistische Krieg in der Ukraine mit Hunderttausenden Toten, der ist, oder also wir wissen nicht genau, wie viele Tote, aber wahrscheinlich Hunderttausende. Und nochmal Hunderttausende Verwundete und Verstümmelte, ist dieser Krieg jetzt weniger ein Verbrechen, wenn da mit den Waffen aus den USA gemordet wird oder mit Waffen aus Polen oder so, als wenn das deutsche Waffen sind. Ne? Also es ist natürlich völlig absurd. Und Verteidigungsrecht bedeutet natürlich, den Krieg zu unterstützen einfach. Ne? Das ist ganz klar. Das ist natürlich alles, also das Gegenteil von einem internationalistischen Standpunkt. Wenn man sagt, die Ukraine hat das Recht, ihre Arbeiterklasse da in den Fleischwolf, in die Schützengräben zu schicken und sich abschlachten zu lassen. Und das ist aber das, was Gysi eigentlich gesagt hat. Also es ist aber nicht nur Gysi gewesen. Ne? Auch die Parteiführung hat dieses sogenannte Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützt. Da kommen wir gleich noch dazu. Also ein Selbstverteidigungsrecht von Gaza scheint es übrigens nicht zu geben. Oder in anderen Fällen gibt es das anscheinend auch nicht. Aber wenn Russland einen Krieg führt, dann ist natürlich klar, dass der angegriffene Staat unterstützt werden muss. Die Linkspartei hat auch Sanktionen gefordert, ne? Also die haben dann zwar gesagt, die sollten jetzt nicht vor allem die Zivilbevölkerung treffen. Ja, also nicht vor allem. Ein bisschen, also wenn jetzt zum Beispiel Lebensmittel knapp werden und alles teurer wird, und in Russland hat man ja sowieso die Lebensbedingungen natürlich für breite Massen sowieso schon sehr schlecht. Und die werden natürlich dadurch nochmal verschlechtert. Und das findet die Linkspartei, da sollte man es jetzt nicht übertreiben. Aber grundsätzlich finden sie das natürlich richtig, dass man da Sanktionen erlässt. Und damit stellen sie sich auch grundsätzlich natürlich auf den Standpunkt der NATO. Sie will also dieselben Ziele wie die NATO, nämlich den imperialistischen Rivalen Russland schwächen. Nur bei den Mitteln, da sind sie halt der Meinung, das sollte man vielleicht ein bisschen anders machen, ne? Und ja, also das ist natürlich das absolute Gegenteil der Position des Internationalismus, auch der Position von Rosa Luxemburg zum Beispiel, die die Linkspartei ja in frecher Geschichtsfälschung vereinnahmt, auch ihre Stiftung ja auch danach benannt hat, weil Rosa Luxemburg ja jetzt nicht ein Selbstverteidigungsrecht des russischen Zaren oder des französischen Imperialismus gegen das deutsche Kaiserreich vertreten hat oder umgekehrt, sondern Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lenin und andere Revolutionäre, Franz Mehring und so weiter, haben ja gegen den Imperialismus auf beiden Seiten, gegen den imperialistischen Krieg auf beiden Seiten eben die Arbeiterklasse orientiert. Und sonst hätte es auch keine Oktoberrevolution und keine Novemberrevolution gegeben. So. Ja, genau, also so viel erstmal vielleicht dazu. Ich muss weiterkommen, es gäbe noch sehr viel dazu zu sagen. Ich versuche mal so ein paar Schlaglichter noch zu machen. Es gab ja dann im Jahr 2022 auch einen Parteitag der Linkspartei, und da wurden die Kriegstrommeln dann wirklich ganz, ganz offen gerührt. Da kam dann aus der Ukraine eine Vertreterin von so einer wirklich reaktionären sozialchauvinistischen Gruppe namens Sozialny Ruch. Die hat ein Grußwort gehalten. Das ist eine Gruppe, die sich selber irgendwie als links bezeichnet, aber Seite an Seite mit militanten Neonazis zur Verteidigung dieses autoritären Regimes in Kiew zu den Waffen greift. Und deshalb natürlich auch im Gegensatz zu allen Organisationen, die eine internationalistische Position vertreten, auch unter der Diktatur in der Ukraine legal bleibt. Alles andere, was sich irgendwie links nennt, ist natürlich nicht nur verboten, sondern massiv verfolgt. Also wir haben ja auch eine Kampagne dazu gemacht, um unsere Genossen in der Ukraine zu unterstützen, die eben in der Illegalität sind und massiven Verfolgungen ausgesetzt sind. Ja, dann gab es noch ein anderes Grußwort von so einer sogenannten Oppositionellen aus Russland, die dann im Namen der russischen Linken gesprochen hat, ne? Also auch wirklich absurd, weil auch in Russland gibt es natürlich Internationalisten. Und es gibt natürlich auch sogenannte Linke, die den russischen Imperialismus unterstützen. Also im Namen von denen allen spricht sie natürlich schon mal gar nicht. Aber also was die gesagt hat, das war eigentlich noch krasser. Also die hat nämlich auch dann explizit gesagt, es darf auf keinen Fall einen Waffenstillstand geben, weil das würde ja bedeuten, dass die Ukraine dann Territorium abgeben muss. Und der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden, ist ein Sieg der Ukraine. Also eigentlich die Frage, wollt ihr den totalen Krieg, so mehr oder weniger? Und da waren viele haben diese Frage mit Ja beantwortet auf dem Parteitag der Linken. Zum Beispiel der sicherheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Matthias Höhn, der hat das begeistert, diesen Aufruf zum massenhaften Abschlachten auf X zitiert und gepostet und gesagt, danke für diese klaren Worte. Mhm. Ja, für diese klaren Worte muss man wirklich danken, weil es den Charakter der Partei doch sehr gut entlarvt, finde ich. Das ist ja einfach so die Position von so Grünen oder CDU-Hardlinern sonst. Genau, ja. Ja, also da gibt es auch, also das ist kein, gibt es keine klare Abgrenzung zu diesen Positionen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Linkspartei diese extremen Positionen als Partei jetzt als Ganze so weitgehend vertritt, aber sie hat diesen Positionen ja ein Forum geboten. Und im Kern steht sie eigentlich schon auch für diese Positionen. Und sie lässt halt auch diesen extremen, also diesen Rechtsaußenpositionen auch, gibt sie auch in ihren Reihen, sie haben sozusagen eine Existenzberechtigung. Können wir ja gleich auch nochmal vergleichen mit der Art und Weise, wie zum Beispiel mit Palästina-Solidarität umgegangen wird. Wenn man zusammenfasst, eigentlich seit 2022 steht die Linkspartei ziemlich deutlich und immer deutlicher auf dem Standpunkt, den die deutsche Sozialdemokratie, also die SPD 1914 eingenommen hat, nämlich für den Krieg, wenn auch mit Bauchschmerzen vielleicht, aber im Wesentlichen für den Krieg. Ja, also ich könnte jetzt noch eine ganze Menge Zitate runterrattern. Ich will jetzt auch nicht unsere Hörer ermüden damit. Vielleicht muss ich mal kurz gucken, was ich denn noch zitieren will. Naja, also zum Beispiel hat Dietmar Bartsch interessanterweise auch noch zur Auflösung der NATO dann im Kontext dieses Ukraine-Kriegs gesagt, dass das, also wir haben ja eben schon gehört, ne, warum das sowieso illusorisch und irreführend ist, aber da hat dann Bartsch gesagt, wir müssen darüber reden, wie eine neue Sicherheitsstruktur aussieht, da ist die NATO ein Element. Also selbst diese irreführende Forderung der Auflösung der NATO will er offensichtlich nicht mehr aufrechterhalten. Also das ist ein ganz klarer Rechtsruck in der Linkspartei, eine Rechtstendenz, die schon seit langem andauert, aber jetzt nochmal deutlich beschleunigt wurde. Ach so, vielleicht auch nochmal Dietmar Bartsch zur Frage der Lieferung deutscher Waffen, die ja die Partei, wie du ja richtig gesagt hattest, offiziell ablehnt. Aber Bartsch sieht das zum Beispiel auch anders. Ne? Der hat auch in einem Interview im Juni 2023 erklärt, es sei ja unmöglich, auch die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine jetzt sofort zu stoppen, weil dann wäre die ja am Ende. Deswegen braucht man einen Übergang, um dem Ziel einer waffenfreien Welt näher zu kommen. Ja, ich meine, das Ziel einer waffenfreien Welt ist ja jetzt nicht, also das ist ja schon noch ein Stückchen weit weg, kann man jetzt mal vorsichtig formulieren. Und solange man da noch nicht ist, will der Bartsch anscheinend weiterliefern. Also der ist eigentlich auch auf dem Standpunkt von Friedrich Merz, kann man sagen. Ich finde es klasse, wie der jetzt auch hier zum zweiten Mal schon auftaucht mit so einer Begründung, das ist ja hier eigentlich auf dem Weg zum Sozialismus. Ja. Und vielleicht noch Ramelow. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Der hat nämlich am 9. Juli 2024 auf X geschrieben: Ich habe da eine mich sehr bedrückende Frage. 256.000 junge Männer aus der Ukraine, die im wehrfähigen Alter leben, derzeit in Deutschland. Wie sollen wir uns als Behörden dazu verhalten? Ich bin weiter für die Lieferung von Waffen, also der offensichtlich auch. Aber was ist mit Wehrpflicht und Soldaten? Ja, also das war in der Zeit, als in verschiedenen EU-Ländern schon diskutiert wurde, dass man Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die Ukraine abschieben sollte, also männliche Kriegsflüchtlinge, die dann da zwangsrekrutiert werden. Ja, obwohl sie es erfolgreich geschafft haben, diesem Krieg zu entkommen, da wieder zurückgeschickt werden, um da den erzwungenen Heldentod im russischen Maschinengewehrfeuer und Artilleriefeuer zu erleiden. Ja, das ist wirklich eine Position, also da kommt einem wirklich das Kotzen, das kann man gar nicht anders sagen. Also absolut reaktionär, absolut rechts natürlich. Und vielleicht, wenn wir nicht nur bei Aussagen bleiben wollen, darf natürlich jetzt auch hier Carola Rakete oder Rakete wählen. Also die ist ja vielleicht den etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörern noch bekannt als Kapitänin, die da Leute aus dem Mittelmeer gerettet hat. Und heutzutage ist sie aber als Abgeordnete der Linkspartei, ich glaube, ohne zwar Mitglied zu sein, aber trotzdem als Abgeordnete der Linkspartei im EU-Parlament. Und sie hatte für eine Resolution gestimmt, der die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Einschränkungen des Einsatzes westlicher Waffen gegen legitime militärische Ziele im Hoheitsgebiet Russlands unverzüglich aufzuheben und insbesondere Lieferungen moderner Luftabwehrsysteme und anderer Waffen und Munition einschließlich des Marschflugkörpers Taurus zu beschleunigen. Ja, also das sind beides ja Schritte, also sowohl die Aufhebung von Zielbeschränkungen als auch die Lieferung von Taurus aufgrund der hohen Reichweite, wo Russland gesagt hat, das würde einen direkten Kriegsbeitritt der NATO bedeuten. Da hat Rakete dafür gestimmt. Übrigens bei Taurus ist ja sogar Olaf Scholz immer dagegen gewesen und die SPD gegen die Lieferung dieser Marschflugkörper, weil es natürlich eine extrem gefährliche Eskalation bedeutet. Also Rakete ist dafür. Und jetzt Martin Schirdewan, ihr Fraktionskollege, der war sich unsicher wohl, ob er einen dritten Weltkrieg jetzt will oder nicht. Ist ja auch eine schwierige Frage. Deswegen hat er sich bei der Abstimmung enthalten. Genau. Ja, ist ziemlich, ziemlich krasser Bruch natürlich auch mit dieser behaupteten Friedensposition. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass es da eine nennenswerte Diskussion darüber gegeben hätte in der Partei. Oder irgendwie Sanktionen oder also Konsequenzen. Ne? Man könnte ja auch sagen, sich öffentlich davon distanzieren oder so. Davon weiß ich zumindest nichts. Ja, krass. Also das ist ja auf jeden Fall schon ziemlich weit von ihrem Image als Friedenspartei entfernt. Also wenn man auf der einen Seite die ganze Zeit so sonst irgendwie versucht, sich so als Friedenspartei zu inszenieren und auf der anderen Seite einfach, wie du dargestellt hast, quasi komplette NATO-Linie verfolgt, dann muss das ja schon aber irgendwie so ein bisschen zu Problemen innerhalb der Partei führen. Also kannst du vielleicht in dem Sinne nochmal auf den Austritt des Wagenknechtflügels eingehen und wie sich so die Pro-Kriegshaltung der Linkspartei seitdem entwickelt hat. Und genau, außerdem können wir ja vielleicht in diesem Zuge auch nochmal über die Unterstützung des Sondervermögens für Aufrüstung seitens der Landesregierung in MV und Bremen nochmal vielleicht zurückkommen. Ja, genau. Also es sind viele Punkte. Ich versuche irgendwie nicht zu sehr das ausufern zu lassen. Also vielleicht nur ganz kurz zur Spaltung mit dem BSW, weil das Thema hat sich ja möglicherweise auch erledigt erstmal. Also es war ja so, dass der Flügel um Sarah Wagenknecht nicht bereit war, diese immer deutlichere Ausrichtung der Linkspartei am NATO-Kurs mitzutragen und deshalb im Oktober 2023 dann ausgetreten ist. Und es sah ja dann sogar eine Zeit lang so aus, als wäre dieser Wagenknecht-Flügel der Gewinner dieser Spaltung. Und er hat sich jetzt nicht so herausgestellt bei den Bundestagwahlen. Aber erstmal war das ja total unerwartet auch, ne? Also bei den EU-Wahlen 2024 hat die Linke gerade noch 2,7% bekommen, ne? Also da war der Wiedereinzug in den Bundestag eigentlich überhaupt nicht klar. Oder er schien sogar eigentlich fast unmöglich. Genau, also ohne jetzt die Spaltung der Partei hier genau analysieren zu wollen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass diese Prognose, wonach die Partei sich eigentlich in zwei rechte Flügel gespalten hat, dass sich das komplett bewahrheitet hat, ne? Also das BSW, also haben sozusagen eine weniger kriegstreiberische Position in der Außenpolitik, im Großen und Ganzen zumindest. Die formulieren aber diese Friedensposition auch nicht vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus, die da eben niedergemäht wird, sondern vom Standpunkt des mittelständischen Kapitals, dessen Geschäfte da jetzt gefährdet werden durch den Krieg. Und natürlich, das ist ja bekannt, ne, also die befeuern natürlich voll und ganz diese ganze rassistische Hetzkampagne gegen Flüchtlinge, gegen Migranten. Und auch jetzt so die ganzen Forderungen nach sozialen Entlastungen für die ärmsten Teile der Bevölkerung, das haben die eigentlich größtenteils eingedampft oder reduziert vor den Bundestagswahlen. Also die sind sozusagen die sind eine Rechtsabspaltung und der übrige Teil ist auch eine Rechtsabspaltung sozusagen, weil die Linkspartei ihren Pro-Kriegskurs dann seit der Spaltung eben auch noch weiter vertieft hat. Und ich würde sagen, also man sieht es vor allem an der Haltung zu Israel, eigentlich auch weiter radikalisiert hat. Ja, also es gab dann zum Beispiel zum 3. Jahrestag der russischen Invasion, jetzt dieses Jahr, gab es dann eine Resolution von einer Reihe von Landesregierungen, wo auch Mecklenburg-Vorpommern dabei war, was ja über die Linkspartei ja mitten in der Regierung sitzt. Und diese Resolution wurde dann auch wieder von weiteren Landesregierungen, einschließlich Bremen, was ja auch wir schon auch gehört haben, dass da die Linke mitregiert, unterstützt. Und in dieser Resolution wird die notwendige weitere militärische Unterstützung der Ukraine klar gefordert, ne? Und das heißt, diese Landesregierungen, da, also über diese Landesregierung hat die Linkspartei diese Resolution, die also weitere Waffenlieferungen fordert, unterstützt. Ganz klar. So, dann kam natürlich ein paar Tage später, war das ja, glaube ich, sogar nur, ne? Dieser Wahlerfolg der Linkspartei bei den Bundestagswahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum. Und da gekoppelt ja auch diese zehntausenden Eintritte davor und danach auch. Ja, und auch hier hat man natürlich diesen Rechtstrend ganz klar gesehen. Es gab ja diese Kampagne Mission Silberlocke, diese Social Media Kampagne. Und da haben sie ja ausgerechnet drei der am weitesten rechts stehenden Figuren ins Rampenlicht gestellt, nämlich Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow. Die Namen haben wir ja alle schon gehört heute. Aus gutem Grund. Fühlt sich ein bisschen nach einem schlechten Witz an, ehrlich gesagt. Ja, genau. Also, naja, was heißt schlechter Witz? Also, es passt ja eigentlich zu ihrem Kurs. Also, insofern eigentlich sehr gelungen, kann man sagen auch. Ja, genau. Und dann gab es natürlich nach den Wahlen die Frage der Regierungsbildung und im Vorfeld der Regierungsbildung diese Diskussion um die Teilaussetzung der Schuldenbremse nach den Bundestagswahlen, wo die Linkspartei einen ziemlichen Eiertanz gemacht hat, wenn man das so nennen will. Ja, also jetzt fehlte ja den beiden Fraktionen von SPD und CDU, CSU eine Mehrheit im Bundestag. Und um aber dieses Aussetzen der Schuldenbremse für das Aufrüstungsprogramm durchsetzen zu können, brauchten sie natürlich eine Mehrheit. Und jetzt hat die Linkspartei da natürlich ihre große Chance gesehen, endlich mal wieder ihr Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen Imperialismus unter Beweis zu stellen. Ja, und dann könnten wir jetzt verschiedene Leute zitieren, aber ich zitiere jetzt hier mal Ines Schwertner, weil die ja auch die neue Parteivorsitzende ist. Und sie wurde dann gefragt, ob sie denn diesen neuen Kriegskrediten zustimmen würden. Da hat sie so ein bisschen ausweichend erstmal geantwortet, aber dann hat der Reporter sie da nicht so leicht davonkommen lassen, nochmal nachgefragt, und dann hat sie gesagt, also eigentlich, dass sie im Gegenzug für höhere Sozialausgaben, also wenn bei diesem 500-Milliarden-Paket auch ein bisschen was an Sozialausgaben rausspringt, dann wären sie auch mit diesen Aufrüstungsplänen von CDU und SPD einverstanden und würden da zustimmen. Also es wäre alles Verhandlungssache, so das hat sie so gesagt. Es wird Teil der Verhandlungen sein, wir werden schauen, was die neue Regierung da vorliegt. Und dann überlegen, ob wir zustimmen. Aber wir werden das an harte Bedingungen knüpfen. Wenn nicht in die soziale Infrastruktur investiert wird, werden wir definitiv nicht mitmachen. Und das haben auch andere dann so ähnlich gesagt, ne? Also das heißt sozusagen Kriegskredite und Weltkriegsvorbereitungen gerne. Aber wenn dafür ein bisschen mehr Geld bitte, dann auch für Krankenhäuser und Kitas und vielleicht ein paar Frauenhäuser dann doch nicht schließen oder so, dann sind wir beim Weltkrieg schon dabei. Das ist eigentlich die Haltung der Linkspartei zum Aufrüstungssondervermögen gewesen. Ja, auch, also sie haben dann am Ende ja nicht zugestimmt, weil natürlich die CDU und SPD ihnen dann nicht entgegenkommen wollten in dieser Frage, also die wollten jetzt eben nicht die Sozialausgaben erhöhen, also ich glaube vor allem die CDU nicht. Und deswegen ist sie gar nicht in die Verlegenheit gekommen, sozusagen. Das ist natürlich krass, ne? Weil, also selbst dieser Versuch, den Kriegsvorbereitungen so ein soziales Mäntelchen da nochmal umzuhängen, das ist natürlich total lächerlich, weil, also selbst wenn man jetzt mal davon absieht, dass das die Gefahr eines großen imperialistischen Kriegs nochmal massiv erhöht, mit Millionen von Toten dann, also oder potenziell auch mehr, wenn es dann Atomkrieg wird, dann, also selbst wenn man davon absieht, dann bedeutet ja dieses Aufrüstungspaket natürlich auch in Zukunft massive weitere Einschnitte, also bei Sozialleistungen, im Gesundheitswesen, in den Schulen und so weiter, weil also die Zinsen für die gestiegene Staatsverschuldung werden natürlich trotzdem dann aus dem regulären Staatshaushalt bezahlt, ne? Und dann werden die natürlich nicht sagen, ja, aber jetzt bei den Krankenhäusern können wir nicht kürzen, sondern genau da werden sie natürlich dann kürzen. Das ist ja genau das, was in Bremen jetzt auch gerade passiert ist, ne? Die haben ja auch genau mit der Begründung das unterstützt. Ganz genau, ja. Und jetzt, was weiß ich, einen Monat später kommt jetzt das große Sparpaket und alles, was vorher irgendwie als möglicher Vorteil von diesem Paket irgendwie verkauft wurde, dass da ein paar Schlaglöcher zugemacht werden können und vielleicht hier und da nochmal eine Investition abfällt, wird jetzt drastisch gekürzt. Ja, genau, also gerade Bremen, ne? Gerade die Bremer Linkspartei, die mit dieser Begründung den dann zugestimmt hat, die sind jetzt die es dann kürzen. Also daran sieht man die ganze Perversion dahinter. Ja, jetzt war es ja so, dass dann die CDU und SPD, CDU, CSU und SPD das gar nicht gebraucht haben, weil sie ja einen Trick angewandt haben, um diese Zustimmung der Linken dann zu umgehen. Und sie haben ja dann entgegen den üblichen Vorgehen diese Abstimmung noch im alten Bundestag durchgeführt, wo die Mehrheitsverhältnisse ja klarer waren für die CDU und die SPD. Und das ist ja jetzt sehr unklar, ob das überhaupt legal war, ne, dieses Vorgehen. Und man hätte jetzt einfach mit einem Drittel der Abgeordneten des neuen Bundestages dieses Manöver eigentlich verhindern können oder eben durchkreuzen können, indem man verlangt, dass das neue Parlament einberufen wird. Und das hat die AfD ja auch gemacht dann. Und die Linke hätte dann einen separaten Antrag mit dem gleichen Inhalt einreichen können. Und dann hätte man ausreichend Stimmen gehabt, das wäre dann dieses eine Drittel gewesen. Also die hätte noch nicht mal zusammen mit der AfD das machen müssen, sondern ein separater Antrag wäre auch okay gewesen. Und das hat sie aber nicht gemacht, ne? Und das hat dann Heidi Reichenegg, also über die werden wir auch sicher noch reden, der neue Social Media Star der Linkspartei, die hat das ja dann so begründet, ich arbeite nicht mit der AfD zusammen. Und das entlarvt natürlich die Linkspartei wieder auf ganzer Linie, ne? Weil erstmal ist es ja natürlich keine Zusammenarbeit mit der AfD, wenn man jetzt unabhängig voneinander irgendwie den Kriegskurs der Regierung ein bisschen behindert. Und aber der andere Punkt ist ja, dass die SPD und CDU, wo denn die Reichenegg sagt, das sind die demokratischen Parteien, gegen die dürfen wir ja nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die sind natürlich kein bisschen weniger reaktionär als die AfD mit diesen Kriegsvorbereitungen. Also das ist natürlich auch krass, wie da eigentlich diese Kriegsfrage wieder verharmlost wird auch, ne, indem man so tut, also die AfD ist schlimmer, weil sie irgendwie offener rassistisch sind vielleicht, aber dass die CDU und die SPD den Dritten Weltkrieg führen wollen, das tritt dann in den Hintergrund. Ja, also das ist wirklich, also es waren jetzt so mehrere Etappen, ne, dieser ganzen Auseinandersetzung, wo die Linkspartei wirklich dann an allen Stellen immer wieder gezeigt hat, was sie für einen Charakter hat. Dann gab es ja noch diesen Fall, wo Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, ne, also diese Regierungen, wo die Linke drin sitzt, dann für das Aufrüstungspaket dann gestimmt haben. Also im Bundesrat, ne, nicht im Bundestag jetzt, sondern im Bundesrat, die Landesregierungen dafür gestimmt haben. Und die Linkspartei also offensichtlich auch dafür gestimmt hat, weil sonst hätten sich die Landesregierungen aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ja enthalten, wenn es da Uneinigkeit gegeben hätte in der Regierung. Also die haben das mitgetragen und da gab es ja dann sogar noch, also gab es natürlich dann Kritik in der Linkspartei und auf dem Parteitag auch also ein Antrag, der diese Rechten aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern dann eben zum Rücktritt aufgefordert hat. Und da ist dann Schwertner natürlich wieder in die Bresche gesprungen und hat dann dagegen geredet und das wurde dann auch eben niedergestimmt. Also die haben keine Konsequenzen zu befürchten und es wurde damit eigentlich gesagt, vielleicht war das nicht ganz sauber, was sie gemacht hat, aber jetzt auch nicht schlimm. Also das kann man schon mal machen so. Ja, also Reichenegg hat das ja auch verteidigt zum Beispiel, ne? Also solange der Frauennotruf erhalten bleibt, dann ist der Dritte Weltkrieg in Ordnung. Das war so der Tenor von Reichenegg eigentlich dazu. Ja, vielleicht noch als allerletztes dazu. Also es gab ja dann noch dieses Fiasko für Friedrich Merz, der eben nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Und da hat die Linkspartei ja dann auch wieder ihre Verantwortung gegenüber dem imperialistischen Staat wieder sehr ernst genommen und hat ja dann noch am selben Tag einer Änderung der Geschäftsordnung mit zugestimmt, damit es dann einen neuen Wahlgang direkt geben kann und wo dann Merz auch gewählt wurde. Also dem Ich wollte, die wollte dem, wollte wohl irgendwie dem Merz ersparen, dass er jetzt ein paar Tage warten muss und auch, dass das irgendwie zur Instabilität führen könnte oder so. Also für die Stabilität des bürgerlichen Staates ist sie auf jeden Fall immer zu haben. Und auch interessant, also für ihre Zustimmung zu dieser Änderung der Geschäftsordnung hat sie dann auch von der CDU gefordert, dass die jetzt ihren Unvereinbarkeitsbeschluss zur Zusammenarbeit mit der Linkspartei dann bitte ja auch mal fallen lassen könnte, weil jetzt hat man ja schon mal zusammengearbeitet und dann kann man das ja auch in anderen Fragen tun. Also das heißt, man streckt da jetzt irgendwie auch seine Fühler in Richtung CDU aus. Bisher ging es ja dann immer um Rot-Rot-Grün eigentlich bei den Regierungsbeteiligungen, aber auch mit der CDU will man anscheinend mehr zusammenarbeiten. Wir haben jetzt natürlich schon viel über diese Kriegs- und Friedensfrage jetzt gesprochen. Ein Thema dazu, was mir aber schon noch unter den Nägeln brennt, ist das Thema wie sich die Partei eigentlich zum Thema Israel und Palästina positioniert. Genau, wir hatten da jetzt ja gerade vor wenigen Wochen den Parteitag im Mai. Da stand der Anschluss massiv in der Kritik in den deutschen Medien, weil dort die Jerusalemer Deklaration als Antisemitismusdefinition angenommen wurde. Deutlich weniger wurde allerdings darüber gesprochen, dass wenige Tage vor dem Parteitag der Parteivorstand das Existenzrecht Israels als unverhandelbar festgelegt hat. Kannst du uns vielleicht nochmal dazu einen Überblick geben? Ja, also ich muss wirklich sagen, also diese Position zu Israel ist wirklich ich denke, das schändlichste und widerwärtigste Kapitel der Pro-Kriegsposition der Linkspartei, weil man nur eigentlich das als Unterstützung eines terroristischen Apartheids- und Besatzungsregimes und das auch noch von einer faschistischen Regierung, wo ja wirklich irgendwie mehr oder weniger offene Neonazis auch mit drin sitzen, wie Ben-Gvir oder Smotrich, kann man nur so bezeichnen. Und dazu noch ein Regime, was einen, also allerspätestens jetzt seit dem Oktober 2023 eindeutig auch einen systematischen Völkermord verübt. Aber bevor ich dazu komme, also das wirkt vielleicht als steile These, weil jetzt hat ja auch in den letzten Wochen die Linkspartei wieder so ein paar Krokodilstränen sich geleistet. Das war ja alles ganz schlimm in Gaza und das müsste man jetzt irgendwie das müsste irgendwie aufhören. Also das möchte ich auch belegen, diese Behauptung. Aber vielleicht erstmal, um das nochmal klarzustellen, natürlich gibt es in der Partei immer wieder Auseinandersetzungen zur Frage des Verhältnisses zu Israel und Palästina. Und natürlich sind ganz viele Parteimitglieder auch solidarisch mit dem palästinensischen Volk. Ja. Das möchte ich denen auch überhaupt nicht absprechen, darum geht es mir gar nicht. Die kämpfen auch dafür, die Position ihrer Partei dazu zu ändern. Und deshalb werden sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass die Position grauenhaft ist, die Partei dazu hat. Genau, also fangen wir mal an. Am 7. Oktober, da hat Ramelow eigentlich schon direkt danach sich dann mit der Fahne Israels fotografieren lassen und die dann vor der Thüringer Staatskanzlei gehisst, da wo er ja die Regierung angeführt hat. Und der Parteivorstand hat aber dann auch schon kurz danach, das Zitat jetzt, die entsetzlichen Terrorangriffe der Hamas auf Israel und den Antisemitismus der Hamas verurteilt. Und darin liegt ja jetzt schon eigentlich eine ganz schöne Verfälschung von dem, was da passiert ist, weil also man kann jetzt diesen Angriff bewerten, wie man will. Da will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht drüber reden, auch wenn ich das so nicht teile, natürlich, was die Linkspartei für eine Haltung dazu eingenommen hat und diese Distanzierung wir natürlich auch bewusst nicht gemacht haben. Aber zu behaupten, dass die Motivation für diesen Angriff im Hass auf Juden liegt und nicht darin, dass man irgendwie versucht, aus diesen grauenvollen Lebensbedingungen in Gaza, die ja vor dem 7. Oktober schon grauenvoll waren, also auch wenn es kein hunderttausendfacher Massenmord war noch, aber trotzdem absolut lebensunwürdige Bedingungen waren, wenn über 2 Millionen Menschen, die da zusammengepfercht sind, da einfach auszubrechen und den Krieg gegen dieses Besatzungsregime in eine neue Phase zu überführen, da jetzt zu sagen, das ist irgendwie antisemitisch, das ist natürlich erstmal absurd und das ist auch einfach, also die Linkspartei ist da wieder einfach ein Sprachrohr der Staatsräson und der imperialistischen Außenpolitik eigentlich. Und sie hilft damit auch dem Staat dabei, dass man Leute, die eben die Palästinenser unterstützen und auch den Palästinensern ein Recht auf Widerstand zugestehen, dass man die dann als Antisemiten schimpft. Und bei der Beschimpfung bleibt es ja dann auch nicht, sondern auch politisch unterdrückt. Gut, also dann ist natürlich das Regime dann danach zur offenen und systematischen und auch sehr, sehr gezielten Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung übergegangen. Das ist ausreichend, denke ich, von allen möglichen Menschenrechtsorganisationen und von der UNO auch dokumentiert. Und es wird ja auch von der Führung Israels unzähligen Gelegenheiten offen ausgesprochen, dass das das Ziel ist dabei. Und trotz alledem hat die Linkspartei eigentlich lange Zeit ist da nicht von abgewichen von ihrem Kriegskurs. Sie spricht bis heute nicht von einem Genozid in Gaza, was ja auch schon sehr vielsagend ist. Nur das tun ja eigentlich bürgerlichen Völkermordexperten der Welt, also auch die aus Israel mittlerweile. Die Linkspartei tut das bis heute nicht. Ja, und dann gab es natürlich eine ganze Reihe von Aussagen, die es wirklich in sich haben. Also Heidi Reicheneck hat zum Beispiel dann im März 24 im Bundestag Israel eine befreundete Demokratie genannt, die selbstverständlich das Recht habe, sich zu verteidigen. Und die Hamas, die seien Terroristen, die entwaffnet werden müssen. Und das ist natürlich, also das ist ja eine Position, die ja nicht mal vom bürgerlichen Völkerrecht vertreten wird, was ja erstens Israel kein Selbst, also einer Besatzungsmacht ein Selbstverteidigungsrecht gegen eine besetzte Bevölkerung zuzugestehen, das sowas gibt es nicht im Völkerrecht. Und umgekehrt hat aber eine besetzte Bevölkerung ein Recht auf bewaffneten Widerstand nach dem Völkerrecht. Ne? Und die Linkspartei steht da sozusagen nochmal weit rechts von irgendwelchen bürgerlichen Juristen. Und wenn man natürlich jetzt sagt, die Hamas muss entwaffnet werden, ist natürlich die Frage, wer soll sie denn entwaffnen? Und das ist natürlich klar, dass es nur Israel tun kann. Und da die Hamas ihre Waffen wohl nicht abgeben wird, ist es natürlich eine Unterstützung des Krieges. Das ist ganz klar. So, also die Linkspartei steht damit und Reicheneck und so, die stehen damit ganz klar hinter diesem Krieg. Sie finden halt vielleicht nicht ganz so toll, also dass man jetzt überall ermordete Babys auf den Fotos und Videos sieht und Kleinkinder, die lebendig verbrennen und so weiter. Da muss dann sogar die Linkspartei irgendwie was dagegen sagen, aber dass man da grundsätzlich hintersteht, ist eigentlich klar, finde ich. Gut, dann es gibt noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die man jetzt nennen könnte, beispielsweise, dass Reicheneck auch sich dann vor dem Bundestag zustimmend auf den Staatspräsidenten Itzhak Herzog, also den israelischen Staatspräsidenten, berufen hat. Ne? Und das ist halt ein absolut menschenverachtender Verbrecher, muss man sagen. Also ein Repräsentant dieses Regimes, der schon ganz am Anfang eine genozidale Rhetorik an den Tag gelegt hat und eigentlich schon damals gesagt hat, es gibt keine Zivilisten, die unschuldig sind. Vor einigen Tagen hat ja nochmal ein anderer Politiker in Israel gesagt, es gibt kein, also jedes Baby ist der Feind. Eigentlich hat Herzog das damit auch schon gesagt und auf den hat sich Reicheneck da im Bundestag bezogen. Okay, also das heißt, klares Bekenntnis zu Israel und seinem Krieg. Dann gab es natürlich trotzdem immer wieder so hohle Lippenbekenntnisse, dass man irgendwie eine friedliche Lösung will. Wobei dann immer gesagt wurde, also eigentlich sind die Hamas die Übeltäter. Mittlerweile ist natürlich, ja, sagt man das nicht mehr ganz so oft, weil das auch, also weil der Druck der Fakten sozusagen das, glaube ich, jetzt immer schwieriger macht. Aber diese Umkehr von Tätern und Opfern, das, also was die herrschenden Medien ja von Anfang an betrieben haben, das hat die Linkspartei eigentlich voll und ganz übernommen und mitbetrieben. Und also auch, dass so ein Ramelow sich dann direkt am Anfang komplett mit Israel solidarisiert hat und so, das wurde eigentlich nicht wirklich kritisiert, also von einzelnen Leuten natürlich schon, aber jetzt nicht irgendwie auf der Ebene der Parteiführung oder so, ist mir zumindest nicht bekannt. Ganz anders ist man natürlich mit palästinensischen Aktivisten umgegangen, also es gibt ja zumindest den bekannten Fall von Ramses Gilani, der ausgeschlossen wurde aus der Partei, weil er Israel als koloniales Gebilde bezeichnet hatte und dessen Existenzrecht negiert hatte. Ne? Also da, ja, da hat die Linkspartei dann auch wieder gezeigt, auf wessen Seite sie steht. Also Völkermord offen unterstützen ist vielleicht nicht ganz die Position der Partei, aber wenn man das in der Partei macht, dann wird es toleriert. Gegen den Völkermord sein und dann vielleicht was sagen, was nicht der Parteiposition entspricht, das geht natürlich gar nicht. Da wird man dann geschasst. Also das ist natürlich sowieso auch ein Thema, dass der deutsche Staat dann mit immer heftigeren Repressionen auch reagiert hat. Also Demonstrationsverbote gab es ja schon direkt am Anfang, aber dann wurden ja auch Leute eben, haben ja auch Berufsverbote bekommen, wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Es wurden Organisationen und Vereine verboten. Es wurden Leute abgeschoben und so weiter. Und das ist also wirklich eine extreme Zuspitzung der Repressionen gewesen. Und da hat eigentlich die Linkspartei kaum ein kritisches Wort zu gesagt. Vielleicht auch gar keins, also ich erinnere mich gerade an gar keins eigentlich. Und im Gegenteil, also als dann im Bundestag, da wurden ja zweimal solche extrem reaktionären Antisemitismus-Resolutionen beschlossen, einmal im November 24 und einmal im Januar jetzt dieses Jahr. Und Antisemitismus muss man natürlich in Anführungszeichen setzen, weil die hatten beide eigentlich nichts mit Antisemitismus, also mit wirklichem Antisemitismus zu tun. Aber sie bringen einige der gravierendsten Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die es in Europa seit Jahrzehnten gegeben hat, würde ich sogar sagen, also in Deutschland auf jeden Fall auch. Und in beiden Fällen hat sich die Linkspartei dann enthalten. Also die haben da nicht dagegen gestimmt, sie haben auch nicht dafür gestimmt, aber sie haben sich enthalten. Und genau, und die sind natürlich damit dann auch durchgegangen. Also die wären auch so durchgegangen, aber die Linkspartei hat keinerlei Widerstand dagegen organisiert. Okay, ja, also man kann sozusagen zusammenfassen, ne, aller schönen Worte zum Trotz, letzten Endes unterstützt die Linkspartei den Völkermord, letzten Endes solidarisiert sie sich mit einer aus Faschisten und Völkermördern zusammengesetzten Regierung und wenn man dann noch die ganze Zeit irgendwie so diese Formel von der Zwei-Staaten-Lösung immer auspackt, dass die Palästinenser doch auch einen Staat bekommen sollen und so, das ist dann natürlich nicht mehr ernst zu nehmen und was auch nicht ernst zu nehmen ist, sind die ganzen öffentlichkeitswirksamen Tiraden gegen die AfD, ja, also wenn jetzt Reichenick irgendwie auf die Barrikaden ruft und Alerta, Alerta, Antifaschista und solche Parolen gegen die AfD und dann hat man also aber eine Regierung, die ja also eigentlich nochmal deutlich weiter rechts steht, muss man ja sagen, oder zumindest das, was die AfD nur vorsichtig vielleicht formuliert, voll und ganz weit darüber hinausgehend in die Tat umsetzt, das ist natürlich dann völlige Heuchelei, so. Genau. Ja, ich glaube, das ist also ein Problem ist natürlich auch, dass diese ganzen Diskussionen über Palästina und dass es natürlich diese Palästina-solidarische Haltung in der Partei bei vielen Mitgliedern auch gibt, ist natürlich insofern auch ein Problem, weil es dann ständig also auch diese Feigenblattfunktion hat. Also diese Illusion weg, dass es eigentlich, naja, es gibt ja unterschiedliche Standpunkte und das ist noch umstritten und so. Aber eigentlich denke ich, ist nicht absehbar, dass sich da an der Parteilinie irgendwas ändert. Auch deshalb nicht, weil alle Zeichen ja auf die weitere Einbindung der Partei in den bürgerlichen Politikbetrieb stehen weiterhin. Und da ist natürlich klar, wenn man mitregieren will, dann muss man mit der deutschen Staatsräson bezüglich Israel übereinstimmen. Ne? Also dann kann man natürlich vielleicht sagen, ja, vielleicht ein paar 10.000 ermordete Kinder weniger wäre vielleicht nett gewesen. Aber jetzt grundsätzlich Israel zu kritisieren, geht dann natürlich nicht. Ja, und ich glaube, also das zeigt wirklich dann nochmal in radikalisierter Form jetzt in den letzten 2 Jahren, dass eigentlich die Linkspartei ihre Position vom bürgerlichen Pazifismus hin zu einer mehr oder weniger offenen Pro-Kriegsposition geändert hat. Und ich denke, das liegt in der Natur des Reformismus, dass das passiert, ne? Weil wenn man eine Position zur Kriegsfrage hat, die Ursachen der Kriege ausblendet, den Krieg eigentlich rein moralisch ablehnt, weil Krieg eben schlecht ist und da Menschen sterben, anstatt dass man ihn aus der Klassenperspektive der Arbeiterklasse als einen Krieg der Bourgeoisie bezeichnet und entsprechend auch bekämpft, dann steht eigentlich immer die Tür offen, dass man unter bestimmten Bedingungen auch in eine Pro-Kriegshaltung umkippen kann. Und ja, wenn man dazu noch natürlich dann die EU und den bürgerlichen Staat bejaht, Also das sind ja Strukturen, die wurden nicht geschaffen, um Frieden zu verbreiten, sondern um sich für den Krieg auch vorzubereiten oder Kriege zu führen. Dann ist es natürlich erst recht ein Betrug. Und ja, das ist eine Position, die wirklich deshalb auch sehr gefährlich ist, weil diese Illusionen, wenn es dann zum großen Krieg kommt, dann steht die Arbeiterklasse oder die Masse des Volkes steht natürlich dann ideologisch entblößt da. Also sie ist dann ganz verwundbar und wird auf alle Propaganda der Herrschenden hereinfallen von Selbstverteidigung und Menschenrechten und was man dann halt immer so auspackt an Rechtfertigungen. Und da trägt die Linkspartei dann schon eine entscheidende Verantwortung. Also eigentlich noch mehr als die SPD 1914, weil die hat sich ja vielleicht sogar noch in Worten vor 1914 noch stärker gegen den Krieg gestellt, als es die Linkspartei jetzt tut. Also eigentlich ist die Linkspartei jetzt schon, bevor der große Krieg ausgebrochen ist, an dem Punkt angekommen, an dem die SPD dann beim Kriegsausbruch war. Ja, vielen Dank für den ja doch echt erschreckenden Überblick. Sind jetzt ja schon ein bisschen länger dabei und haben auch jetzt echt schon einige größere Themen aufgemacht. Deswegen lass uns doch so langsam mal versuchen, alles einzufangen und uns einmal irgendwie gebündelt fragen, welche Schlüsse wir denn als Kommunisten daraus ziehen können. Können wir irgendwas taktisch aus der Linkspartei ziehen? Also auch wenn wir sie im Endeffekt trotzdem als Gegner einschätzen? Also ich glaube, aus zwei Gründen würde ich dagegen reden. Also erstmal bedeutet das ja, dass man dann Taktik als etwas behandelt, was vom strategischen Ziel mehr oder weniger unabhängig ist. Also man sagt dann irgendwie, strategisch ist man als Kommunist natürlich immer noch für den Sozialismus und ist auch dann vielleicht für den Aufbau einer kommunistischen Partei. Aber wir sind ja davon weit entfernt und also es gibt keine Partei oder die Parteien, die es gibt, sind alle klein, wie auch immer. Die Kräfteverhältnisse sind schlecht. Deswegen müsste man jetzt taktisch erstmal etwas komplett anderes tun, nämlich eine reformistische Partei unterstützen. Und jetzt ist aber ja die Taktik, also nach einem leninistischen Verständnis, und ich würde sagen nach jedem sinnvollen Verständnis eigentlich, ist die Taktik nichts Unabhängiges von der Strategie, sondern die Taktik ist sozusagen der flexible Teil der Strategie und ist aber natürlich den strategischen Zielen untergeordnet und dient denen. Ja, und wenn sie diesem Ziel nicht mehr dient, dann ist es einfach eine falsche Taktik, die ja also nicht in diese Strategie reingehört, sozusagen. Das ist der eine Punkt, dass das ein ganz seltsames Verständnis ist von Strategie und Taktik. Und der zweite Punkt ist, dass eigentlich auch eine ganz falsche Vorstellung vom Reformismus dahinter steht. Du hast ja am Anfang des Podcasts erklärt, dass der Reformismus ein Feind der revolutionären Arbeiterbewegung letzten Endes der ganzen Arbeiterklasse ist, weil er eben die Arbeiterklasse desorientiert, weil er sie im Kampf lähmt. Und das wird damit nicht gesehen, sondern es wird eigentlich gesagt, der Reformismus ist eigentlich sowas wie ein ungewollter Geburtshelfer der revolutionären Bewegung und der kommunistischen Bewegung. Und das ist natürlich total absurd. Also auch wenn man in die Geschichte guckt, ist natürlich genau das Gegenteil der Fall gewesen. Also die deutsche Sozialdemokratie, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, hat ja nicht der kommunistischen Bewegung geholfen, irgendwie stärker zu werden, sondern sie hat sie die ganze Zeit bis aufs Messer bekämpft. Sie hat mit Tausenden von Toten, das muss man wirklich sagen. In der Novemberrevolution, dann beim Kapp-Putsch 1920, in beiden Fällen hat sie ja mit den Freikorps, die damals ja schon auch das mit dem Hakenkreuz im Helm marschiert sind, also mit den Faschisten eigentlich, auch wenn man sie damals noch nicht so genannt hat, ganz eng zusammengearbeitet und hat tausende revolutionäre Arbeiter abschlachten lassen. Sie hat 1929 das Feuer eröffnen lassen auf die Kommunisten in Berlin, im sogenannten Blutmai, und sie hat letzten Endes durch ihre Rolle als Verwalterin des Systems, als Rambock gegen die revolutionäre Bewegung und durch ihren Legalismus auch den Nazis eigentlich den Weg geebnet. Aber das war ihre Rolle historisch. Also jetzt haben wir nur über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geredet. Ne? Man könnte jetzt da noch weitergehen, das lasse ich jetzt mal. Mir fällt kein Beispiel ein, wo jetzt irgendwie die Sozialdemokratie ein Sprungbrett gewesen wäre, wo man jetzt als Kommunist dann draufspringen kann und dann ganz hoch springt und dann landet man auf der kommunistischen Partei irgendwie. Das ist ja so ein bisschen die Vorstellung. Aber obwohl das noch nie so gewesen ist und es auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund gibt anzunehmen, dass es jemals so sein könnte, wird wirklich daran festgehalten von vielen Leuten. So. Okay, ja, ich finde, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Aber wenn wir dann den Reformismus ablehnen, auch wenn wir es kurz eingangs schon hatten, magst du noch mal darauf eingehen, wie dann unser Verhältnis zur Reform kämpfen ist? Ja, also wir lehnen natürlich den Reformismus ab, aber das heißt natürlich nicht, dass wir, das hast du ja schon gesagt, das heißt ja nicht, dass wir Reformkämpfer ablehnen. Das ist ein häufiges Missverständnis von Leuten, die die Begriffe halt noch nicht genau verstanden haben. Aber vielleicht sage ich es dann nochmal, auch wenn du das schon im Grunde eigentlich beantwortet hast, ne? Aber der Kampf um den höheren Lohn oder für alles mögliche andere, für irgendwie mehr Kitas oder eine Begrenzung der Mieten oder auch für Frauenrechte oder so, oder gegen Waffenlieferungen. All diese Kämpfe sind natürlich notwendig und wir führen ja auch diese Kämpfe die ganze Zeit. Und deswegen gehen wir auch in Gewerkschaften, deswegen gehen wir auf die Straße und demonstrieren. Natürlich macht uns das aber nicht zu Reformisten, sondern wir führen diese Kämpfe ja als Revolutionäre und als Kommunisten. Und wir führen sie auch viel konsequenter als die Reformisten, weil wir ja eben den Kapitalismus nicht verwalten und verbessern wollen, sondern weil wir ihn abschaffen wollen. Und deswegen begrenzen wir auch nicht die ganze Zeit unsere Forderungen und Kampfformen an dem Maßstab, dass erstens die Profite des Kapitals gesichert sein müssen, zweitens der Staat dadurch nicht instabil wird, drittens die bürgerlichen Parteien uns noch mögen und ernst nehmen und mitregieren lassen, so wie es die Linkspartei tut, ne? Sondern unser Maßstab und unser Kriterium unserer Praxis ist ja einfach nur das Interesse der Arbeiterklasse. Deswegen können wir diese Kämpfe ja auch viel konsequenter und kämpferischer führen. Aber wir führen die, das ist dann wieder anders als als Reformisten, wir führen sie nicht als Selbstzweck, sondern wir führen sie eben, um die Arbeiterklasse besser zu organisieren, mit ihr Erfahrungen zu sammeln. Also es geht ja auch für uns selber dann. Und in diesen Kämpfen das Klassenbewusstsein oder das Bewusstsein, dass eben der Arbeit-Kapital-Gegensatz unversöhnlich ist und nur revolutionär aufgelöst werden kann, dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist das Ziel dabei. Also, und deswegen ist es kein Reformismus. Also Reformkämpfe führen ist kein Reformismus, sondern Reformismus ist es nur dann, wenn die Strategie reformistisch ist. Das heißt, wenn die Strategie den Kampf um Reformen anstelle des Kampfes für die Revolution setzt. Das ist dann Reformismus und da haben wir jetzt, glaube ich, genug zu gesagt, warum der Reformismus der Feind ist. Nicht alle einzelnen Reformisten, aber der Reformismus als solcher und seine Organisationen sind der Feind. Ja, danke. Ich glaube, es war trotzdem total wichtig, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Und dann lass uns doch direkt nochmal dem nächsten Argument widmen, was so häufig ja halt zur Linkspartei gebracht wird. Hat die Linkspartei nicht vielleicht doch am Ende irgendwie einen positiven Einfluss auf die Arbeiterklasse, weil sie zum Beispiel den Massen ein allererstes antikapitalistisches Bewusstsein weckt und dann gegebenenfalls irgendwie den ersten Schritt zu einem revolutionären Bewusstsein anstößt? Ja, also das ist, finde ich, jetzt ein Argument, was ein bisschen schwieriger zu widerlegen ist. Ich glaube, man kann es trotzdem widerlegen. Ich glaube, es ist falsch. Es ist teilweise einfach eine Umkehrung von Ursache und Wirkung, die dahinter steckt, ne? Also man guckt sich dann an, okay, jetzt strömen hier Leute in die Linkspartei und die werden dadurch irgendwie links oder linker. Und wenn sie noch ein bisschen linker wären, dann wären sie ja vielleicht Kommunisten. Also ich vereinfache vielleicht ein bisschen jetzt die Vorstellung, aber ungefähr so steckt es ja dahinter, ne? Und ansonsten hätten wir ja nichts davon. Aber die Vorstellung ist schon, das führt die irgendwie auf den richtigen Weg. Ja, also warum ist das eine Umkehrung von Ursache und Wirkung? Weil ich würde sagen, es ist ja die Entwicklung der objektiven Verhältnisse gerade, also dass eben diese Versprechen des Kapitalismus die ganze Zeit scheitern. Insbesondere auch die Versprechen zum Beispiel, die bei der Konterrevolution gegeben wurden, ne? Also es gibt ja dieses berühmte Wort, diese berühmte Formulierung, blühende Landschaften warten jetzt auf euch. Überhaupt dann der westliche Konsum, den man versprochen hat, aber auch Weltfrieden, ne, das war auch also ein Versprechen, dass jetzt eigentlich die Zeit der Kriege vorbei ist, weil der Kalte Krieg ist ja zu Ende. Und die Leute sehen, das stimmt alles nicht. Dann gibt es noch massive Angriffe auf den Lebensstandard. Seit Jahrzehnten jetzt und auch nochmal verschärft durch das Ende des sozialistischen Lagers. Und das ist sicherlich auch ein ziemlich zentraler Punkt heute, die Zuspitzung von Kriegen und imperialistischen Konflikten. Also nicht nur, dass man sieht, es gibt keinen Weltfrieden, sondern es wird ja immer schlimmer so, ne? Und natürlich auch Gaza. Also das ist, glaube ich, gerade für viele junge Leute schon ein Punkt gewesen, der krass zur Politisierung beiträgt. Also das Wenn ich mit jungen Leuten rede, dann merke ich, dass das für sehr viele ein Thema ist auch. Also auch Leute, die jetzt nicht irgendwie per se besonders links sind oder so. Und das treibt junge Leute eben zu Tausenden und sogar zu Zehntausenden, vielleicht sogar noch mehr, in die Opposition. Also erstmal diffus natürlich, ne? Also vielleicht noch nicht direkt in die Opposition zum Kapitalismus, aber offen für dafür, sich in diese Richtung zu entwickeln. Natürlich sind die gleichzeitig aber auch anfällig davon, von den ideologischen Apparaten und Mechanismen des Systems immer noch wieder eingefangen zu werden und dann unschädlich gemacht zu werden. Aber trotzdem gibt es das als Tendenz. So, also es ist widersprüchlich. Und die Linkspartei, also nicht die Linkspartei in sich, aber ihr Aufschwung jetzt, ist einer von vielen Ausdrücken dieser Tendenz, würde ich sagen. Also sie profitiert jetzt davon, sie absorbiert aber auch dieses Potenzial gleichzeitig und macht es für das System dann auch unschädlich oder stumpf, ja. Also sie bricht um die Spitze ab, sie stumpft es ab mit ihren falschen Erklärungen. Sie verhindert, dass dieses diffuse Unbehagen, was es bei den Leuten gibt, über den Kapitalismus, über Ungleichheit, über Elend und Armut, über Kriege und Massaker und Völkermord, was vom Westen mitgetragen wird, all das. Sie verhindert, dass das auch zu einer revolutionären Bewegung gegen diese Phänomene wird, die also das Problem an der Wurzel packen würde. Sie verhindert, dass es eine klassenkämpferische Organisierung daraus entsteht und dass diese abstrakte Ablehnung von Krieg zu einer revolutionären Haltung zum Krieg wird. Und also was ist eine revolutionäre Haltung zum Krieg? Natürlich, dass man den Krieg in die Revolution verwandelt. Ja, und natürlich kann man jetzt sagen, es kann sein, dass es bei manchen Leuten dazu kommt, weil sie in Kontakt mit der Linkspartei stehen oder da jetzt beigetreten sind, dass sie dann mit irgendeiner Art von oberflächlicher, inkonsequenter Kapitalismuskritik zum ersten Mal in Kontakt kommen. Also das ist ja dann das, was, also zum Beispiel Fabian Lehr hat ja stark so argumentiert, ne? Und natürlich ist das jetzt eine Argumentation, die lässt sich jetzt nicht völlig von der Hand weisen. Also natürlich kann das passieren, so, ne? Also natürlich kann es auch sein, dass ja, dass das vielleicht dann positiv ist, ja. Also weil eine inkonsequente Kritik am Kapitalismus, wenn man von einem Standpunkt herkommt, der den Kapitalismus aktiv bejaht, dann ist es natürlich irgendwie ein Fortschritt. Also es ist besser als gar keine Kritik daran. Zumindest ist es dann besser, wenn es der erste Schritt ist und danach noch weitere Schritte folgen. Also das kann schon sein, ne, dass die Linkspartei manchmal diese Auswirkung hat, vor allem jetzt vielleicht in so ländlichen Gegenden, wo es auch gar nichts anderes gibt und so. Okay, also das kann man jetzt vielleicht zugestehen. Aber dann ist doch die Frage, was folgt jetzt daraus, ne? Also die erste Frage ist, passiert dann der nächste Schritt oder passiert er nicht? Weil gleichzeitig muss man doch sagen, die Linkspartei verhindert ja gleichzeitig dann auch den zweiten Schritt. Also sie hat vielleicht die Leute im ersten Schritt mit so einem Pseudo-Marxismus oder so einer Pseudo-Kapitalismus-Kritik in Kontakt gebracht. Aber sie führt ja auch dazu, dass die Leute dann in diesem Rahmen bleiben und da erstmal dann Mitglied sind und sich dann eben nicht revolutionär organisieren. Also sie macht den zweiten Schritt dann gleichzeitig eigentlich eher schwerer. Und übrigens auch der Entrismus, also was ja viele trotzkistische Gruppen machen, also nicht alle, aber viele, dass man in die sozialdemokratischen Parteien reingeht, um da Leute dann irgendwie für seine eigene Gruppe zu gewinnen. Der hat natürlich auch im Grunde diese Auswirkung, weil er ja auch dann die Leute erstmal auf die Linkspartei oder vielleicht irgendwie in anderen Fällen an andere Parteien orientiert und denen sagt, hier geht hier erstmal rein, statt dafür zu arbeiten, dass man sich jetzt konsequent dass man damit bricht. Ja? Also diesen Bruch, der wird erstmal ja nicht abverlangt, also jedenfalls nicht organisatorisch. Und man nach außen hin tritt man ja dann auch als Teil dieser Partei auf. So. Das heißt also, selbst wenn man jetzt sagen könnte, die Linkspartei hat vielleicht auch mal irgendwie eine positive Wirkung, dass jemand zum ersten Mal irgendwas von Marx gehört hat oder so, dann folgt daraus ja trotzdem, dass die Leute, die über die Linkspartei vielleicht eben da dann zum ersten Mal dazu gebracht wurden, den Kapitalismus in Frage zu stellen, die muss man ja dann immer noch aus der Linkspartei herausbrechen. Und wie schafft man das denn? Das ist doch die Frage. Und man schafft es meines Erachtens nie und nimmer mit einer Taktik der Unterstützung der Linkspartei, also vielleicht im Einzelfall, ne? Aber jetzt, also es macht ja grundsätzlich überhaupt keinen Sinn, die Partei zu unterstützen, von der man will, dass die Leute mit ihr brechen und verstehen, dass das eigentlich der Gegner ist. So. Sondern die Taktik muss ja irgendwie vielmehr sein, dass man mit den einfachen Mitgliedern dann redet, dass man ihnen natürlich mit Verständnis begegnet, dass man nicht feindselig ihnen begegnet. Und also diese Fehler hat es ja auch in der Geschichte der kommunistischen Bewegung gegeben, ne? Dass man sagt, der einzelne sozialdemokratische Arbeiter ist auch unser Feind. Das ist natürlich überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir reden natürlich ganz normal mit denen oder vielleicht auch mit Sympathie, weil es ja oft Leute sind, die uns in vielen Fragen natürlich trotzdem dann schon näher stehen. Und wir versuchen aber dann an den Punkten, die die Leute dann richtig verstanden haben, anzusetzen, um die Punkte zu kritisieren, wo sie falsch liegen, ne? Um es mal jetzt so zu vereinfachen. So, und das ist jetzt natürlich eine Taktik für die einzelnen einfachen Mitglieder, nicht für die Führer der Linkspartei, weil die muss man natürlich scharf angreifen, so wie wir es ja auch in diesem Podcast getan haben. Und die Partei als solche, ihr Programm, ihre Politik, die muss man auch scharf angreifen. Man muss sagen, dass sie der Feind ist. Ja, es reicht nicht zu sagen, das tun dann viele von diesen interistischen Gruppen, zu sagen, hier, das reicht noch nicht aus, oder also Regierungsbeteiligung finden wir nicht gut, die Partei sollte lieber in der Opposition bleiben oder so. Das reicht nicht aus, sondern man muss klar machen, diese Partei ist als solche der Feind. Und solange die Einfluss auf die Arbeiterklasse hat, ist das ein großes Problem für uns. Das ist ein großes Problem, weil es uns als Kommunisten es erschwert, diesen Einfluss auf die Arbeiterklasse zu schaffen. Und natürlich kann es dann sein, wenn man das so offen sagt, dass Leute sich dann deswegen erstmal hinter die Partei stellen und sie verteidigen, so aus so einem Loyalitätsgefühl her oder so. Das ist dann halt so, ne? Das können wir dann nicht vermeiden. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass wir darauf verzichten können, die Linkspartei zu kritisieren. Und zwar so kritisieren in dem Sinne, wie ich das jetzt gesagt habe, weil wenn man darauf verzichtet, dann ist natürlich klar, es ist nicht möglich, dass die Leute dann noch mit ihr brechen. Und dann kann ich vielleicht erreichen, dass die Mitglieder der Linkspartei dann lieber zu einer anderen Gruppe kommen, weil man vielleicht besser organisiert ist oder weil man in dem einen oder anderen Kampf irgendwie ein besseres Bild abgegeben hat, da vielleicht konsequenter war oder so. Aber das ist ja nicht ausreichend. Darum geht es ja auch letzten Endes nicht. Auch wenn das vielleicht jetzt ein Punkt sein kann, mit dem man Leute von sich überzeugen kann. Aber es geht ja darum, letzten Endes die Leute an den Punkt zu bringen, wo sie mit der Politik des Kapitals grundsätzlich brechen, egal ob in der rechten oder in der linken Ausführung dieser Politik. Weil es in der Essenz im Wesen dasselbe ist. Und dieser Politik den Kampf ansagen und bereit zu sein, für ein ganz anderes System zu kämpfen. Da wollen wir die Leute ja hinkriegen. Ja, danke. Genau, dann lass uns doch mal vielleicht auch ein ähnliches Argument anschauen, das nicht so direkt irgendwie auf die ideologische Entwicklung abzielt, aber häufig irgendwie vorgebracht wird in der Art, dass die Linke ja schon irgendwie als reformistische Partei anerkannt ist, aber dass sie im Bundestag zum Beispiel, wenn sie dort ein paar Sitze bekommt, ja trotzdem irgendwie einen Nutzen für den Klassenkampf haben kann. Die Gründe, die dafür häufig aufgefahren werden, gehen so in die Richtung, es sei schlecht, dass die SPD und Grünen das Linkeste im Parlament seien oder dass die Linkspartei der AfD Sitze wegnehmen könnte. Häufig geht das auch einher mit dem Argument, dass zum Beispiel über die Rosa-Luxemburg-Stiftung dadurch ja auch zum Beispiel irgendwie finanzielle Mittel für, ja, zum Beispiel für linke Studenten, fürs Stipendium zur Verfügung gestellt werden würden oder insgesamt zum Beispiel für Kommunistinnen und Kommunisten, die darüber Veranstaltungen finanzieren können, etc. Mhm. Ja, also man kann ja genauso sagen, es ist schlecht, wenn das Linkeste im Parlament die Linkspartei ist, ne? Also es ist irgendwie gar kein Argument, finde ich. Also es ist ja kein inhaltliches Argument zu sagen, Linker ist besser irgendwie. Also so einfach funktioniert es ja nicht, weil, also ich habe ja versucht zu erklären, warum gerade der Reformismus, der ja irgendwie sich linker gibt als konservative Politik oder irgendwelche Faschisten oder so, warum gerade der ein großes Problem ist, ne? Weil gerade der halt, weil er an den Interessen der Arbeiterklasse ansetzt, ja auch eben einen Einfluss da gewinnen kann und besonders effektiv darin ist, Teile der Arbeiterklasse davon abzuhalten, revolutionäre Schlussfolgerungen zu ziehen. So, ja, also keine Ahnung. Auch hier kann man natürlich sagen, ja, ist ja schön, wenn die irgendwelche kleinen Anfragen stellen und dann kommt man an irgendwelche Informationen, an die man sonst nicht gekommen wäre. Und ja, also wenn junge Studenten mit fortschrittlichen Gedanken irgendwie gefördert werden durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und dann sich ihr Studium finanzieren können, dann habe ich jetzt per se ja auch nichts dagegen, ne? Also ich habe vielleicht was, also über die Rosa-Luxemburg-Stiftung sagen wir in dem Artikel noch was, was mit der das Problem ist, aber an sich sind das ja irgendwie auch, hat das natürlich irgendwie Seiten, die wir jetzt nicht irgendwie per se falsch oder schlecht finden. Aber also die Gesamtargumentation ist ja das Problem, weil die vergisst ja total oder sie versteht nicht, besser gesagt, dass das bürgerliche politische System eine Gesamtheit darstellt und als Gesamtheit funktioniert und auch nur deshalb so verstanden werden kann. Also natürlich, jetzt wenn man jetzt für sich genommen die SPD nimmt, die CDU, die AfD oder die Grünen oder so, die vertreten natürlich schlimmere Positionen als die Linkspartei zur Kriegsfrage oder sowas oder zu, weiß ich nicht, die AfD ist halt rassistisch und gegen Schwule, was weiß ich alles. Und für sich genommen ist das irgendwie natürlich schlimmer, als das, was die Linkspartei zu diesen Themen sagt. Aber der Punkt ist ja, dass die bürgerliche Politik, also das ist sozusagen ein Gesamtapparat, der dem Zweck dient, das kapitalistische System zu verwalten und zu rechtfertigen und jede Opposition dagegen eigentlich unschädlich zu machen. Und deswegen braucht die bürgerliche Politik auch diese ganzen Flügel und Varianten. So, weil, also deswegen ist ja auch die bürgerliche Demokratie im Normalfall, also außerhalb von jetzt von Krisensituationen und vor allem auch in entwickelten kapitalistischen Ländern, dass die geeignetste Form der Herrschaft des Kapitals, weil sie flexibler ist, weil es eben verschiedene Methoden der Verwaltung des kapitalistischen Systems gibt in der bürgerlichen Demokratie, die dann eben sich gegenseitig ablösen können, die in Debatten ausgetragen werden können, die miteinander konkurrieren, die auch teilweise dann gleichzeitig und komplementär, also sich ergänzend angewandt werden können. Also gehen wir beispielsweise mal zur Wirtschaftspolitik. Da gibt es halt die angebotsorientierte, also sogenannte neoliberale oder die nachfrageorientierte keynesianische Wirtschaftspolitik. Die schließen sich ja nicht prinzipiell aus. Also man kann sozusagen im einen Bereich das eine und im anderen das andere machen und so. Und die verschiedenen Parteien stehen ja dafür verschiedene Akzente oder Nuancen sozusagen. Und man kann dann, wenn das eine nicht so gut funktioniert oder sich erschöpft hat, kann man das auf die nächste Partei umspringen. Wenn die Leute die Schnauze voll haben von den rechten konservativen Parteien, dann und irgendwie auf die Idee kommen, den Kapitalismus in Frage zu stellen, dann springen halt die linken reformistischen Parteien ein. Das gibt dem System natürlich eine große Stabilität und macht aber gerade dann auch unmöglich, oder nicht unmöglich, aber es erschwert es, dieses System zu überwinden. Und natürlich, also gerade diese Variation der bürgerlichen Politik, dass es diese verschiedenen Varianten gibt und man da eben dann zwischen wählen kann sogar, also du wirst dann sogar gefragt, als verantwortungsvoller Bürger deine Stimme abzugeben, das trägt natürlich dazu bei, dann auch eine Illusion der Mitbestimmung aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich sehr mächtig. Also wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind eigentlich an der Herrschaft beteiligt, dann kann es ja auch sein, dass sie vielleicht gar nicht einverstanden sind mit dem Inhalt von dem, was da passiert. Aber sie sagen sich dann, ja gut, aber es ist ja jetzt nicht jemand anders, der das über mich entschieden hat, sondern ich habe ja irgendwie bei der Wahl zumindest daran mitgewirkt oder ich kann was anderes wählen beim nächsten Mal. Also diese Illusion der Mitbestimmung des Parlamentarismus ist natürlich ein sehr mächtiges ideologisches Instrument. Auch heute noch, ne? Also manche behaupten ja, die Massen glauben nicht mehr ans Parlament. Das halte ich für eine ziemliche Illusion. Und wenn jetzt, also gerade das jetzt so eine linke in Anführungszeichen oder vermeintlich radikale und sozialistische Option da irgendwie auf dem Wahlzettel steht und wenn sie dann im Bundestag sitzt oder im Parlament, dann ist natürlich nochmal wirkungsvoller. Das hat für die herrschende Klasse einfach einen sehr großen politischen Wert. Auch wenn es Vertreter der herrschenden Klasse gibt, die Linkspartei gerne nicht im Parlament hätten. Aber potenziell ist dieser Wert sehr groß. So, ne? Also auch wenn die herrschende Klasse es vielleicht selber manchmal nicht erkennt. Weil es verleiht dem System wirklich diese Flexibilität, dass auch bei einem Aufschwung des Klassenkampfes und wenn sich jetzt breite Massen radikalisieren, dass man diese Tendenzen dann abfangen kann und auch politisch neutralisieren und unschädlich machen kann. Oder sie sogar in Massenunterstützung für eine linke bürgerliche Koalitionsregierung ummünzen kann. Ja, da gab es ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder Beispiele, also Morena in Mexiko, Podemos und Izquierda Unida in Spanien, also die Vereinte Linke und Podemos in Spanien, Syriza in Griechenland und so weiter. Also da gibt es viele Beispiele, wo natürlich in keinem dieser Fälle der Kapitalismus auch nur angetastet wurde. Aber diese Regierungen haben natürlich ihre Massenunterstützung daraus bezogen, dass es Leute gab, und zwar massenhaft, für eine Alternative waren und vielleicht kein ganz klares Bild hatten, wie die aussehen sollte. Genau, und was bedeutet das jetzt auch noch? Wenn man nämlich jetzt diese Funktion ausübt, den Klassenkampf zu entschärfen und das kapitalistische System vor seinen Gegnern, also den kommunistischen Parteien, zu beschützen, dann bedeutet das ja auch, dass die Linkspartei mindestens indirekt diese ganze reaktionäre politische Entwicklung, die von den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus ja hervorgebracht wird, dass sie die mit unterstützt. Ja, weil wenn das jetzt stimmt, was ich gesagt habe, dass die Linkspartei der Entwicklung des Klassenkampfes Hindernisse in den Weg legt und die Arbeiterklasse auf illusorische Holzwege führt, dann befördert sie damit ja auch natürlich die Stärkung von extremen reaktionären Kräften wie jetzt der AfD oder so. Ja, also wenn sie den Widerstand dagegen schwächt, fördert sie natürlich dann die extreme Rechte auch. Und wenn wir all das verstanden haben, und wenn also diejenigen von unseren Hörerinnen und Hörern, die da zustimmen, da finde ich, ab dem Punkt kann man eigentlich dann auch nicht mehr argumentieren, dass die Rolle der Linken im Bundestag irgendwie positiv sein könnte, weil sie ja nicht nur direkt durch ihre Pro-Kriegsposition, durch ihre Pro-Genozid-Position, sondern vor allem auch indirekt ein Teil dieses Geflechts von Faktoren ist oder dieses Zusammenhangs von Faktoren ist, der das politische Spektrum insgesamt nach rechts treibt und dann auch für Faschisten und andere extreme Reaktionäre einen günstigen Nährboden schafft. Okay, ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt, glaube ich, nur noch eine letzte Frage. Und zwar sind vor allem um die Bundestagswahl jetzt herum mir auch immer wieder Kommunisten und Kommunistinnen begegnet, die zwar betonen, dass sie selber viel von unserer Kritik teilen und selber überhaupt keine Fans von der Linkspartei sind, aber unsere Orientierung aufs ungültig wählen trotzdem sehr überzogen fanden und dass man zumindest halt einfach die Linkspartei als geringstes Übel wählen könnte. Das sollte ja wenigstens nicht schaden, genau. Deswegen, warum sind wir denn der Meinung, dass auch das kein Grund ist, der Linkspartei seine Stimme zu geben? Ja gut, also ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, warum ich denke, dass die Linkspartei sehr wohl schadet. Also es ist jetzt nicht einfach nur neutral, ob die da ist oder nicht, sondern es ist schädlich. Und ich glaube, eigentlich ergibt sich das ja auch aus dem, was ich gesagt habe schon, aber ich führe es gerne trotzdem noch weiter aus. Also ich glaube, das Problem ist, es gibt da ein unzureichendes Verständnis des Charakters der Sozialdemokratie letzten Endes. Auch wenn die Leute, die das sagen, erstmal zustimmen, dass die Linkspartei jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, aber so implizit, irgendwie, insgeheim, und zwar entgegen allen historischen Erfahrungen, die das Gegenteil ja beweisen, sieht man sie dann die Sozialdemokratie doch als ein geringeres Übel. Du hast ja auch gesagt, dass das auch also dass manche Leute das auch offen so sagen. Und vielleicht sogar nicht nur als ein geringeres Übel, sondern als eine Art Zwischenetappe oder Hilfestellung für die kommunistische Bewegung. Ja, und ich glaube, es ist halt wichtig, zu verstehen, dass man jetzt nicht einfach so eine halbe Position einnehmen kann. Es reicht nicht als Partei, als kommunistische Partei, so eine halbe Position propagieren kann. Also grundsätzlich sind wir gegen die Sozialdemokratie, aber naja, im konkreten Fall dann vielleicht doch dafür. Sondern also Taten müssen natürlich zu den Worten passen. Und was bedeutet das denn, wenn man die Sozialdemokratie unterstützt? Das bedeutet doch, dass man einen Teil der Verantwortung für das, was die dann machen wird, egal ob es in der Regierung ist oder in der Opposition, ja, also Regierung ist natürlich meistens dann schlimmer, aber auch in der Opposition, all das hat man ja dann in gewisser Weise mitverantwortet. Also damit will ich jetzt nicht sagen, die Wähler der Linkspartei sind wirklich dann schuld an dem, was dann die Regierung macht, ne? Aber man hätte ja zumindest seinen Teil dazu beitragen können, das zu verhindern, aber man hat im Gegenteil seinen Teil dazu beigetragen, dass das passiert. Und deswegen ist das auch ein Fehlschluss, immer wenn immer gesagt wird, also das habe ich auch öfter gehört oder gelesen, man kann ja jetzt die Linke mal wählen und das heißt ja nicht, dass man jetzt kein Revolutionär mehr ist oder am nächsten Tag jetzt nicht trotzdem wieder revolutionäre Politik macht. Also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, jeder, der die Linke gewählt hat, ist ein Konterrevolutionär oder sonst was. Das ist nicht mein Punkt, aber trotzdem ist das ein Fehlschluss, so, ne? Weil das ist eine krasse Inkonsequenz irgendwie. Und ja, warum ist das so wichtig, dass man eine klare Haltung zur Sozialdemokratie hat? Weil die Herrschaft der Bourgeoisie die Sozialdemokratie braucht. Und eigentlich man auch in der Geschichte immer wieder gesehen hat, dass also wenn es keine starke sozialdemokratische Partei gab, dann war das meistens eigentlich eher ein Vorteil. Also dann sind die kommunistischen Parteien hatten es dann leichter, Masseneinfluss zu gewinnen. Also jetzt beispielsweise war das ja in Europa, jetzt in Italien zum Beispiel so, ne, dass da die kommunistische Partei, die Sozialdemokratie eigentlich von ihrer Position in dem bürgerlichen System her, also nicht von ihrer Funktion vielleicht, obwohl das dann irgendwann auch immer mehr, aber am Anfang von ihrer Position her ersetzt hat. Das heißt also, es gab nicht die Sozialdemokratie neben den Konservativen, sondern die Kommunisten. Und dass man überhaupt in so eine Position kommen konnte, ging natürlich nur, weil dieser Platz noch nicht besetzt war so richtig. Die Sozialdemokratie zu schwach war. Und ja, in Griechenland war das eigentlich so ähnlich. Der Zweite Weltkrieg hat ja in diesen Ländern zu revolutionären Situationen dann geführt, wo man mindestens in Griechenland, vielleicht auch in Italien, die Macht hätte übernehmen können. Und das, obwohl die Kommunisten vor dem Krieg ja eigentlich relativ schwach waren. Also jetzt nicht so stark wie die KPD zum Beispiel, ne, sondern deutlich schwächer. Ja, das heißt also, die Sozialdemokratie ist schon eine Art taktischer Reserve der Bourgeoisie. Und also auch in den kommenden Zeiten, wo wir sicherlich tiefe politische Krisen und Zusammenbrüche erleben werden, da wird die Bourgeoisie diese Reserve immer wieder brauchen. Und deswegen müssen wir sie jetzt schon bekämpfen. Ja, und vielleicht auch deshalb, weil sie sich ansonsten sehr hartnäckig hält. Ja, weil also die Sozialdemokratie, sie, also dadurch, dass sie die echten Probleme der Arbeiterklasse aufgreift und auch verspricht zu lösen. Und das ist ja zum Beispiel ein Unterschied zu jetzt zur AfD oder so, ne? Die AfD, die greift eigentlich so falsche Probleme auf, die gar keine Probleme sind, objektiv. Also die Arbeiterklasse in Deutschland, die hat jetzt kein objektives Problem mit Zuwanderung. Das ist überhaupt nicht der Grund, weshalb es den Leuten schlecht geht. Oder dass es irgendwie Transpersonen gibt, ist nicht das Problem, aber so rechtsradikale Gruppen, die lenken ja dann irgendwie den Hass auf sowas. Und das macht die Sozialdemokratie ja jetzt zumindest im Kern eigentlich nicht, sondern sie greift ja reale Probleme auf, also Wohnungsnot, Armut und so weiter. Und sie verspricht dann halt nur illusorische Lösungen. Und deswegen ist sie auch so schwieriger zu bekämpfen, vielleicht in gewisser Weise. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass die Sozialdemokratie also in der Regierung eigentlich immer nur dann diese Illusionen entlarven kann und die Leute, die ihr vertraut haben, verraten kann. Und diese Enttäuschung muss man dann natürlich ausnutzen können. Aber auch das kann man natürlich eigentlich nur machen, wenn man die ganze Zeit schon die Rolle der Sozialdemokratie auch offengelegt hat und entlarvt hat. So. Also die Unabhängigkeit von der Sozialdemokratie ist wirklich eine Existenzbedingung des Kommunismus, so würde ich sagen. Deswegen ist auch diese Abspaltung der kommunistischen Parteien von den sozialdemokratischen Parteien in den Jahren nach der Oktoberrevolution, wo ja dann manche so Reformisten irgendwie, auch jetzt Leute, die sich teilweise als Kommunisten verstehen vielleicht, aber die sagen immer, die Spaltung der Arbeiterklasse war ein großes Problem. Ja, in gewisser Weise war sie das, weil also in dem Sinne, dass die Klasse dann nicht mehr gemeinsam gekämpft hat durch die Wirkung der Sozialdemokratie. Aber die organisatorische Unabhängigkeit der Kommunisten von der Sozialdemokratie war natürlich ein riesiger Schritt nach vorne. Und hinter denen dürfen wir niemals, egal, also ob jetzt durch taktische Wahlunterstützungen oder Ventrismus oder sonst was, dürfen wir nicht mehr hinter zurückfallen. Ja, willst du vielleicht noch abschließend was sagen? Ja, natürlich. Wir sind ja, glaube ich, jetzt schon ziemlich weit vorgedrungen in das Thema. Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall erst einmal vielen Dank für das nette und sehr informative Gespräch. Genau, ich glaube, eine letzte Sache habe ich noch, auch wenn wir das zwischendurch auch immer wieder betont haben, aber ich möchte es noch ein letztes Mal stark machen. Wir sind natürlich nicht der Meinung, dass es in der Linkspartei keine Leute gibt, die nicht vielleicht auch irgendwo ehrlich für den Sozialismus kämpfen. Und wenn irgendjemand, irgendein Linksparteimitglied das bis hierhin durchgehalten hat, würde ich euch schon einfach einmal, also erstmal stabil auf jeden Fall, dass ihr so weit durchgehalten habt. Aber vielleicht ist das ja auch der Moment, um mal darüber nachzudenken, ob nach all dem, was wir heute hier besprochen haben, das wirklich der richtige Ort ist, an dem ihr euer Engagement richtig aufgehoben fühlt. Und wenn ihr Lust habt, mit uns über dieses Thema nochmal auch persönlich oder so zu diskutieren, dann gibt es in vielen Städten Stammtische, wo man solche Fragen stellen kann, und mit der KP ins Gespräch kommen kann. Ich habe auch schon genug geredet. Ich schließe mich einfach dir an. Vielen Dank für das Gespräch. Klassenkampf und Wissenschaft. Der Podcast.